Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge vom Klabautercast. Heute wieder zu Gast, wie jedes Mal, der Storyteller, sprich der Olli. Hi, grüß dich. Servus zusammen. Dann noch ein ganz spezieller Gast heute, und zwar den Alcaramba, meinen lieben YouTube-Kollegen, und von WG News von der Webseite, den Andi. Hi, grüß dich. Ja, hallo zusammen. So, zu deiner Vorstellung kommen wir gleich. Das heißt, ich gehe einmal ganz kurz die heutigen Themen durch, die wir machen werden. So, wir haben einmal in dem News-Rückblick Wargaming auf der PAX, was gerade vorbeigegangen ist. Dann natürlich Patch 041. Nächstes Thema, der absolute Overkill, den ihr jetzt alle natürlich auf den Servern habt, sprich die Türpitz. Ne? Also man sieht ja, sobald man im Achtergefecht ist, kommt einem ja nur noch ein Türpitz-Klon nach dem anderen entgegen. Da wollen wir drüber sprechen. Und natürlich das Schiff der Woche. Da möchte ich noch nicht so viel zu sagen, da werden wir nachher zu kommen. Ja, aber erstmal, ja, ganz herzliches Hallo, wie gesagt, an den Andi, und freue mich, dass du hier bist. Aber stell dich doch vielleicht mal ein bisschen vor. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du, sage ich mal, mit World of Warships verbandelt, überhaupt natürlich auch mit Wargaming? Ja, schieß mal los. Ja, ich schieß mal los. Das ist, kann man ein bisschen, muss man ein bisschen länger ausführen, das Ganze. Also es hat damals vor knapp über 3 Jahren mit einer Seite, die WOTCOM hieß, zu dem Zeitpunkt angefangen, und da dachte ich mir, ja, ich wollte eigentlich nur eine Fanseite zu World of Tanks selber besuchen. Die gab es zu dem Zeitpunkt damals gar nicht, so zumindest in der Form, wie es ich mir vorgestellt habe. Oh ja, und dann habe ich die Seite dann einfach selber innerhalb von 2 Tagen gegründet, weil ich mir dachte, ja, wenn es nicht gibt, machst du es halt selbst. Ja, und in dem irgendwann denkt man sich, okay, jetzt hat man World of Tanks gemacht, dann kam auch noch World of Warplanes dazu und auch andere Spiele und schlussendlich dann mal World of Warships. Und außerdem dann, wenn man schon so keinen Content für die eigene Seite hat, dachte mir, ja, bevor gar nichts kommt, kannst auch noch selber irgendwie YouTube-Videos machen, und dementsprechend habe ich dann mit YouTube angefangen. Ja, und so hat sich das dann irgendwann immer peu à peu aufgebauscht. Die Seite hat mittlerweile 4 feste Mitglieder und Schreiberlinge mit mir eingeschlossen, und das läuft sehr gut. Wir haben in einem Monat mittlerweile die Millionen-Views-Marke geknackt. Das war dann doch sehr erfolgreich mittlerweile. Ja, und das Thema YouTube ist natürlich so meine Herzensangelegenheit, weil das ist dann doch wieder ich als Person, sage ich mal, und die Seite ist dann doch eher das seriösere Medium und der, in Anführungszeichen, Journalismus, sofern man es von uns mit unseren grammatikalischen begrenzten Fähigkeiten und sonstigem so nennen darf oder kann. Ja, also da hast du dann, oder bist du dann ja wirklich voll ausgelastet, einmal natürlich mit der Newsseite, weil ich habe gerade gesehen, das sind ja auch ziemlich viele Spiele, die du da machst, also jetzt nicht nur wirklich World of Tanks, World of Warships, sondern es gibt ja auch noch einige Mitbewerber, da wird natürlich auch drüber berichtet, auch andere Konsolen und so weiter, also da seid ihr ganz gut ausgelastet, glaube ich, ne? Ja, wir sind da von dem her wirklich gut ausgelastet. Natürlich der Fokus, und das ist auch für unsere Zuschauer und Leser noch das Wichtigste, ist immer noch bei World of Tanks, das muss man ganz klar so sagen. Mein Herzensbaby ist mittlerweile aber World of Warships geworden, weil ich selber stream aktiv zurzeit auch so sehr, wie ich noch nie irgendwas anderes gestreamt habe, World of Warships, weil es mir einfach persönlich unglaublich viel Spaß macht. Und klar, man merkt bei der eigenen Seite, wenn man irgendwie sowieso was macht, schon, wo der eigene Fokus liegt, und dementsprechend, ja, fokussiert man sich dann da auch natürlich speziell drauf. Deswegen hauptsächlich ist World of Tanks und World of Warships, aber na klar, es gibt auch noch Armored Warfare, War Thunder, World of Warplanes, Xbox, World of Tanks, Blitz, und wir haben sogar noch eine Rubrik Diverses, wo wir wirklich zu allen Themen und allen Spielen schreiben, auf die wir gerade so Bock haben. Also ja, wir sind da schon ausgelastet und haben da schon Arbeit, sofern wir uns denn Arbeit machen wollen. Also ja, es macht Spaß, das ist das Wichtigste. Wie viele Leute sind da? Seid ihr eigentlich? Ja, wie gesagt, ich habe 3 sozusagen, die mir mithelfen, und wir suchen gerade wieder jemand. Also so als festes Team ist immer so um die 5 Leute geplant. Okay, das heißt, ihr sucht aktuell noch ein paar Leute, die euch da unter die Arme greifen? Ja, genau, wir suchen gerade noch einen News-Schreiber. Wichtig ist halt natürlich, oder wir brauchen halt jemand, der ein bisschen Zeit hat, oder deswegen sind wir richten uns irgendwo an Schüler oder Studenten oder Sonstiges. Also jetzt nicht den klassischen Arbeitnehmer, der von 8 bis 18 Uhr arbeitet, so wie es bei mir selber der Fall ist, weil natürlich, wenn irgendwelche News kommen, dann sollte man die schon einigermaßen zeitnah posten. Aber wichtig ist natürlich, dass es ein reines Hobbyprojekt ist. Das heißt, es ist keine Arbeit, und ja, es wird halt auch nicht vergütet natürlich, sondern ja, ich hatte das Glück, dass durch diese Seite dürfen wir auf die Gamescom mittlerweile Presseakkreditierung, oder bekommen wir eine Presseakkreditierung, und da habe ich auch einen zum Beispiel von meinen Postern auch noch akkreditieren lassen, dass er auch selber rauf konnte. Das sind so kleine Sachen, die natürlich dann der Vorteil vielleicht sind, aber unterm Strich, aber wie gesagt, ist es ein Hobbyprojekt und jeder soll seinen Spaß haben und es soll keine Arbeit sein, also das ist das Wichtigste natürlich. Mhm. Ja, cool. Ich muss sagen, also ich mag eure Seite sehr gern und ich besuche sie praktisch täglich auch. Vor allem, weil ihr auch echt sehr gute Crawler-Daten oder Info-Crawler seid. Und von daher genieße ich das halt sehr, dann auch zu den verschiedenen Themen, die mich total ansprechen, dann halt auch so informiert zu werden. Ja, das freut mich sehr. Also das gerade bei dir, weil mir geht's, bei mir ist es echt umgekehrt. Ich schaue sehr gerne auf deine Seite. Und ja, von dem her natürlich ein noch größeres Kompliment, als ich es jetzt erwartet hatte. Von dem her vielen Dank. Aber ja, es ist natürlich schon so, du weißt ja irgendwo durch das Thema Community-Contributor, was ich nebenbei auch noch bin, ist es natürlich so, dass man vielleicht die eine oder andere News mal bekommt oder den einen oder anderen Leak schon mal irgendwo haben darf, den man zumindest mal sagen oder zumindest ansatzweise in die Richtung schicken kann. Also bei der Tierpitz zum Beispiel war es so, dass wir eigentlich schon wussten, wann sie kommt, aber man darf es halt erst ab einem gewissen Zeitpunkt sagen. Aber man kann es schon mal durchblicken lassen zum Beispiel. Also ich durfte es nicht sagen, aber ich wusste es. Ja, das kenne ich sehr gut. Also es gab auch einige Sachen, die ich halt schon deutlich im Vorhinein wusste und man muss dann immer auf die Zunge beißen, man muss dann sehr genau abwägen, wie wertig ist es einem dann halt auch, sowas halt dann vielleicht zu bringen und dann auch das Verhältnis zu zerrütten mit einem Publisher oder mit einem Entwickler, weil man muss auch ganz ehrlich sein, viele Sachen sagen, die einem auch wirklich im Vertrauen und dieses Vertrauen muss man sich erarbeiten und man steht ja dann auch zu seinem Wort in diesem Fall, ne? Aber es gibt schon so manchmal Mittel und Wege, wo man halt dann allen Seiten dann gerecht werden kann. Ja, genau so ist es gut zusammengefasst und ja, ich natürlich, also für uns, also gerade für mich persönlich ist Wargaming das Medium, ohne die Jungs wäre die Seite mit, ich glaube, nur noch zu 20% zum eingefüllt. Mein YouTube-Kanal würde verweisen, also natürlich hänge ich sehr an Wargaming und ich muss auch sagen, es sind viele tolle Leute da, mit denen man sich über die Jahre jetzt immer mehr ausgetauscht und versteht, also von dem her muss ich sagen, passt es, also die Basis ist eine sehr, sehr gute und schade, dass die Firma teilweise so wahrgenommen wird, wie sie wahrgenommen wird, so im Forum, was natürlich gewissermaßen nachvollziehbar ist, aber wenn die Leute vielleicht die Firma so kennen würden, wie man sie selber kennt, dann wäre die Meinung vielleicht auch nochmal eine andere. Absolut, das kann ich nur so unterstreichen. Also ich bin jetzt seit 14 Jahren im Geschäft, kann man das so sagen. Die ersten 4 Jahre war ich bei der PC Games Hardware und danach bei PC Games und bei BAF. Das heißt, ich habe mit sehr, sehr vielen Publishern, sehr, sehr vielen Studios zusammengearbeitet. Und die Zusammenarbeit mit Wargaming ist eine der angenehmsten, muss ich sagen. Weil sie haben mir noch nie ein X für ein U vorgemacht und sie lügen einen nicht an. Das ist durchaus schon mal vorgekommen bei anderen Publishern und wo mir dann in dem Interview etwas gesagt wurde, was dann 2 Wochen später absolut das Gegenteil dann war. Und da bin ich dann schon auch enttäuscht gewesen, wenn mir dann etwas, also ins Gesicht gesagt wird, dann sollte man besser sagen, kein Kommentar. Wie gesagt, Wargaming ist da sehr, sehr fair, vergleichsweise offen. Sie können natürlich nicht alles immer sagen, weil sie haben auch ihre Betriebsgeheimnisse. Manche Sachen sollte man auch erst wirklich sagen, wenn sie auch spruchreif sind. Und ich finde es auch dann manchmal echt unfair, wie dann halt auf ihnen halt herumgehackt wird über soziale Netzwerke und so weiter. Natürlich machen sie auch nicht alles richtig. Sie sind fehlerhaft, weil Menschen sind halt nun mal so, ne? Jeder von uns. Und von daher muss man immer so ein paar Prozent natürlich dann davon abziehen. Und dadurch sind sie auch keine Heiligen. Sie wollen ja auch Geld verdienen. Und man kann darüber diskutieren. Manche Angebote sind halt auch vergleichsweise teuer. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal, wir kommen ja gleich mal nochmal zu dem Thema Tierpitz zum Beispiel, die kostet netto 40 Öcken halt im Endeffekt, wenn man alles abzieht, für ein Schiff, das ist eine Menge, da kriege ich bei anderen Free-to-Play-Spielen für denselben Betrag teilweise auch mehr, ne? Muss man auch so sehen. Aber es ist halt noch ein freiwilliges Angebot oder eine freiwillige Sache. Genau, genau, so ist es, ja. Man muss sie ja nicht kaufen, das ist es. Ja, da können wir gleich einmal ganz kurz, ich meine, wenn man da gerade schon war, von wegen vom Preis her halt, da kann man ja, wo du es gerade schon angesprochen hattest, kann man ja einmal kurz drauf gehen, ne, dass es die Tirpitz ja halt gibt für 60 Euro momentan mit 2500 Gold und 30 Tagen Premium plus dem Hafenstellplatz. Ja, das ist schon erstmal eine Menge Holz natürlich halt, ne, wo man, ich finde es auch ein bisschen schade, dass er halt nicht für den Nettopreis zu kriegen ist. Ja, weil jetzt, wenn wir mal von den ursprünglich 64,42 Euro abgehen, ausgehen, dann haben wir 30 Tage Premium, die kosten ca. 10 Euro, wenn man sie im Shop kauft, also 10 Euro runter, dann sind wir bei 54,42 Euro, dann haben wir noch 2500 Dublonen, die kosten auch ca. 10 Euro, dann sind wir bei 44,42 Euro, ziehen wir dann noch die Schadensbegrenzungsteam 2, Reparaturteam 2 und Aufklärungsflug 2 Bonus ab, dann liegen wir bei einem unrabattierten Preis von 40 Euro. Im Prinzip ist es halt so, dass man das Schiff für 40 Euro kauft, die Premiumzeit für 10 Euro, die Globulonen für 10 Euro und die Verbrauchsmittel, diese Premium-Verbrauchsmittel kriegt man dann on top umsonst. So kann man es ungefähr rechnen. So ist es. Wobei, da muss ich oder will ich dann noch ein bisschen einhaken, gerade zu dem 40 Euro. Es ist viel Geld, ohne Frage. Gerade speziell bei der Tirpitz finde ich es aber wieder so gut für alle, die ein bisschen Geduld haben können mit der zukünftigen Einführung der Bismarck, kriegen bis auf die Torpedos das aktuell baugleiche Schiff. Also ich sehe es wirklich, weil ab und an habe ich so das Gefühl, dass sich die Leute genötigt fühlen, dieses Schiff zu kaufen und irgendwo dann das allein schon deswegen irgendwo verargumentieren. Und gerade bei der Tirpitz finde ich es einfach nicht notwendig, weil jeder, der sagt, okay, ich bin da entspannt, ich spiele jetzt eine andere Linie, ich warte einfach, bis die deutschen Schlachtschiffe dann definitiv kommen und hole mir halt dann die Bismarck, das nochmal legendärere Schiff, ist einfach keine Notwendigkeit, da unbedingt die Tirpitz haben zu müssen und dann auch noch wegen am Preis anzugreifen, weil, wie gesagt, wartet einfach ein bisschen und ihr bekommt es in Anführungszeichen auch. Ja, sehe ich halt auch so. Also die Bismarck wird vor allem bessere Flak bekommen, vermute ich mal. Sie hatte sie in der Realität nicht, aber ich gehe davon aus, dass sie noch ein paar Rumpf-Upgrades spendieren werden mit mehr Flak. Denn die Tirpitz, so wie man sie jetzt im Premium-Shop kauft, ist ja nur der mittlere Ausbau. Sie hat ja in einer späteren Stufe in der Realität noch mal deutlich mehr Flak gehabt. Und ich schätze mal, dieses kleine Manko, das sie aktuell noch hat, wird man dann mit der Bismarck dann noch mal ein bisschen ausbügeln können. Von daher ein bisschen Geduld haben, vor allem aktuell Tirpitz spielen macht echt wenig Spaß. Ich hatte sie ja 2 Wochen lang vorher schon vor der Einführung. Da hat sie mir saumäßig Spaß gemacht, aber mittlerweile ist es ja so, du lockst dich halt ein und willst Tirpitz spielen und das ist halt nur Tirpitz auf der einen und auf der Gegenseite an Schlachtschiffen. Und es dauert halt ewig in der Queue halt in eine Partie zu kommen. Also von daher, ich meide sie seit dem Release jetzt. Also geht mir genauso. Ich hatte ja auch das Glück, dass ich sie damals schon haben durfte, bevor sie eben erschienen ist. Da hat es mich extrem genervt, dass man natürlich immer First Target war, was nachvollziehbar ist. Ich hätte sie wahrscheinlich genauso gefokust. Aber jetzt mittlerweile nach dem Release, muss ich auch sagen, habe ich sie stark gemieden und ich glaube überhaupt 2 Runden bisher mit der gespielt. Nicht, weil sie schlecht ist, sondern einfach, weil dieser Overkill einfach so hart ist, wie er gerade ist. Und dann nehme ich lieber ein anderes Schiff und schieße selber mal auf so eine Tirpitz. Ja, nicht nur, also sie sieht nicht nur gut aus, sie macht auch noch Spaß. Also ich finde, sie ist ein sehr gut abgerundetes Schlachtschiff. Also ich finde, sie ist halt unglaublich schnell für ein Schlachtschiff. Sie hat einen vermutlich guten Penetrationswert, weil ihr Kaliberlänge ist einfach sehr, sehr groß. Fast 15 Meter sind die Rohre. Dazu hat sie eine sehr gute Sekundärbewaffnung mit den Torpedos und der Artillerie. Sie hat einen sehr guten Torpedogürtel. Das heißt, sie kann auch wirklich viele Schläge einstecken. Ausnahme ist, und ich weiß auch nicht, ich habe es selber noch nicht getestet, es wurde an mich herangetragen, auf große Distanz, das Panzerdeck soll wohl seine Schwächen haben. Also von daher, panzerbrechende Granaten auf große Distanz, das kann schon mal böse krachen, aber wie gesagt, ich habe es so noch nicht feststellen können. Und ich finde sie auch verhältnismäßig wendig. Also gerade mit den Modulen, die halt die Ruderstellzeit nochmal um 20% verbessern, ich weiche unglaublich vielen Torpedos aus. Das stimmt, ja. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht halt. Also wenn du sowieso schon mal dein Ruder, ich sag mal so grundlegend in irgendeine Richtung gestellt hast, die hat ja so einen engen Wendekreis. Also das ist wirklich, ich sag mal, wenn so ein 6er-Fächer auf dich zukommt, dann nimmst du vielleicht einen mit, weil der Kahn ist ja auch relativ breit. Aber ich sag mal, dass du eine wirklich komplette Breitseite an Torpedos reinkriegst, ist wirklich selten. Ist selten, da musst du echt super unaufmerksam gewesen sein oder total abgelenkt in dem Moment. Genau, oder sie machen es gut und nehmen dich halt ins Kreuzfeuer rein, dass du eh nicht rauskommst halt. Ne? Richtig, oder bist halt an der Engstelle, fährst gerade irgendwie durch 2 Inseln durch oder so und hast keine Möglichkeit auszuweichen. Also es kann schon mal passieren, aber ich finde, es passiert verhältnismäßig selten. Definitiv, ja. Also es ist für mich, also ich bin ja kein Schlachtschiffkapitän, also ich habe bisher da wirklich wenig Erfahrung gemacht, bisschen bei den Amerikanern und Beta mit den Japanern, aber in dem Fall muss ich auch sagen, es ist halt so ein wirklich eher fast schon schwerer Kreuzer, wenn man es so sagen dürfte, und das macht es für mich spannender und spaßiger, weil ich halt einfach an sich der Kreuzerkapitän bin. Absolut. Man muss auch mal in Erinnerung rufen, zu was sie gedacht war. Sie war ja nicht dazu gedacht, Seeschlachten gegen feindliche Schlachtschiffe auszufechten. Nein, sie war als Handelsstörer geplant, der im Atlantik operiert und die britischen Nachschubwege abschneidet. Sollte sich maximal mit Kreuzern herumschlagen, wenn überhaupt. Oder halt auch nur die gegnerische Konvoibewachung abziehen, sozusagen, damit halt andere Einheiten den dann ungeschützten Konvoi angreifen konnten. Das war ihre primäre Aufgabe. Sie war also nicht gedacht wie eine Yamato oder halt auch eine Iowa, um sich dann mit anderen Schlachtschiffverbänden zu messen. Ja, also da von dem her muss ich sagen, also bin ich da leider nicht so tief in der historischen Präsenz wie du. Also muss ich sagen, Hut ab an der Stelle. Aber ja, es ist so, also und sie spielt sich auch so, wie du es gesagt hast. Also wenn der Einsatzzweck so war, hat perfekt getroffen. Absolut. Also ich kann dann, wenn es euch nicht stört, hole ich mal 2 Minuten aus. Na klar. Immer zu. Ja, die Kriegsmarine hat sich damals keine Illusion darüber gemacht, wie das Kräfteverhältnis im Meer zu See ist. Und man hat ja auch schon im Ersten Weltkrieg gesehen, dass das Wettrüsten mit den Engländern und auch im Endeffekt dann jetzt mit den Amerikanern sinnlos ist. Und von daher hatte man auch eigentlich noch gehofft, den Krieg gegen Großbritannien ja überhaupt nicht entbrennen zu lassen. Aber man hat sich gesagt, okay, wenn es dann zu einer Kampfhandlung kommt mit den Briten, dann muss man in der Lage sein, sie halt im Prinzip auszuhungern. Da hat man natürlich dann auch auf U-Boote gesetzt, wenn auch am Anfang des Krieges nicht in letzter Konsequenz, sondern eine Mischung aus Handelsstörern, also Kreuzern, und auch Schlachtschiffen und zum Beispiel die Deutschlandklasse, diese Pocket Battleships, die Westentaschen-Schlachtschiffe, die ja auch vergleichsweise schnell waren mit 28 Knoten. Scharnhorst, Gneisenau, Bismarck und Tirpitz, die sollten sozusagen die Weltmeere unsicher machen. Die hatten eine sehr große Reichweiten, das heißt, die konnten lange auf See bleiben, bei vergleichsweise geringem Wartungsaufwand, hatten aber dann halt auch andere Nachteile, das heißt, ihre Bewaffnung war nicht so stark, um halt typischerweise für Schlachtschiffverbände diese Kämpfe ausfechten zu können. Sie waren eigentlich nur gedacht, gegen halt dann ja, leichte Eskorten sozusagen zu operieren. Ja, soweit meine kleine Geschichtsstunde dazu. Was ich immer wieder bemerkenswert finde, ist wirklich halt, also für mich, das fand ich von Anfang an so toll, für mich war Olli immer das wandelnde Geschichtslexikon halt. Nee, egal, so Panzerschiffe irgendwie so weiter, halt, du hast ein Thema angeschnitten und buff war die Antwort da halt, ne? Oder dann auch so ein bisschen Background-Story. Und das finde ich halt immer ziemlich interessant, wenn man halt nicht nur so stumpf ein Schiff sieht, sage ich mal, sondern auch so ein bisschen Hintergrundinformationen darüber bekommt. Ja, das gibt der Sache auf jeden Fall den richtigen Rahmen und das macht also mir auch Spaß. Zum Beispiel mit der deutschen Kriegsmarine kannte ich mich vor World of Warships einigermaßen aus. So würde ich es mal formulieren, einigermaßen wirklich nur. Mit der US-Marine ganz wenig, mit der japanischen Marine so gut wie gar nicht. Und durch das Spiel inspiriert habe ich mir so viel Zeug reingezogen, sei es über YouTube, Bücher, Zeitschriften, Webseiten. Es ist unglaublich und es macht so viel Spaß, dann diese Schiffe dann halt auch im richtigen Licht zu sehen. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen. Es gab ja auch so eine richtig, oder es gibt sie noch, eine richtig geile YouTube-Serie, Know Your Ship. Ich weiß nicht, ob es ein Engländer oder Amerikaner ist, der das macht. Und der hat halt echt auch alle Schiffe historisch halt beleuchtet. Fand ich super spannend. Also ich muss auch sagen, geht mir ein bisschen ähnlich. Also ich habe auch so, ich habe davor und ich kann es ganz ehrlich sagen, 0,0 Ahnung von irgendwelchen Schiffen gehabt. Klar, man hat mal von der Bismarck gehört, wie man es halt so in irgendwelchen Dokus auf N24 halt sieht. Aber das war's schon. Aber jetzt, nachdem ich dieses Spiel spiele, dann ertappe ich mich so oft in der Arbeit, wie ich dann irgendwo in einem Wikipedia-Eintrag bin und da wieder was lese oder da mal was nachgucke. Also das ist schon sehr kurios, wie man sich selber auch dann ja gleich dafür deutlich mehr begeistert, wenn man nur so ein, in Anführungszeichen, doofes Pixelschiff bewegt. Ja, genau. So sehe ich es auch. Naja, nochmal zurück zu Tirpitz. Sonst, also weiß ich, also ich hoffe mal, dass die Begeisterung in den kommenden Wochen etwas abklingt, damit ich sie wieder in Ruhe fahren kann. Und dann wahrscheinlich sogar ein bisschen besser, weil man nicht mal ganz im Fokus steht. Aber ich glaube, dass diese aktuelle Lage, die muss man einfach mal ein bisschen aussitzen. Ja, das Schöne ist ja, dass dieser Tirpitz Overkill und dieser Fokus im Endeffekt ja auch genauso ist, es eigentlich unseren kompletten ja, Plan ja auch heute total durcheinander gebracht hat. Eigentlich war die ja noch gar nicht dran und wir sind so sofort drauf gestoßen und festgehangen halt. Das finde ich so witzig halt, ne? Weil, ne, wir haben ja unseren, in Anführungsstrichen, Drehplan, muss man ja sagen, halt, wo wir sagen, das und das und das machen wir, damit fangen wir an halt. Ne? Man versucht sich ja vorzubereiten und wir haben gesagt, nein, die Tirpitz war die letzten Male immer so weit vorne, ne? Und wir haben so viel drüber geredet halt, ne? Und die packen wir heute mal weiter nach hinten. Was passiert? Scheiß drauf, alles über Bord geworfen, wieder als erstes. Sie drängt sich immer in den Vordergrund. Ja, ja, genau. Das ist wirklich unfassbar. Ja, super gut. Nein, aber ist ja auch schön. Also, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nein, ich wollte dir jetzt auch nicht ins Wort fallen, aber ich denke unterm Strich, oder ich hoffe, dass es sich bei der Tierpitz ähnlich verhält, wie bei der Atago eben auch, dass die am Anfang natürlich auch hart oft irgendwo im Battle war und dass sich das ja eben auch mit der Zeit einfach jetzt deutlich normalisiert hat, und ich denke einfach mal, dass es bei der Tierpitz einen ähnlichen Effekt haben wird. Ja, definitiv, denke ich auch. Gibt dem Schiff noch 4 Wochen, denke ich mal. Ich glaube, dann hat sich das alles ein bisschen beruhigt. Also jetzt, ab jetzt noch 4 Wochen, dann ist es 5 Wochen draußen, und ich gehe mal von aus, dann sollte das ein bisschen weiter runtergehen. Ja. Apropos Sonderangebot, wo wir gerade schon bei dem Thema sind. Ich habe gestern Abend auch nochmal zugeschlagen, aber keine zweite Tierpitz gekauft. Nein. Aber ich konnte nicht anders. Ich habe mir tatsächlich die Kriegsbeute gekauft, wenn euch das was sagt. Oh. Ja, ich hatte gerade durch so eine andere Geschichte ein bisschen Geld übrig, und ich finde, es ist unglaublich anstrengend, in World of Warships die nötigen In-Game-Credits zusammenzubekommen, um halt auf 4, 8, 9 und 10 vorzustoßen, vor allem wenn man mehrere Linien parallel spielt. Und ich hatte die Shokaku zum Beispiel schon ausgeforscht und also beziehungsweise das Schiff erforscht. Und hatte halt nicht die 10, noch was Millionen Credits, um sie mir zu kaufen. Und dann möchte man natürlich auch möglichst schnell dann die ganzen Upgrades dann da haben und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich gestern mal 83,49 € in die Hand gekommen, um mir 30 Millionen Credits und 13.000 Dublonen halt zuzulegen. Ja, jetzt dürft ihr mich bekloppt nennen. Gerne. Los gibt's mir. Nee, ich muss leider, also ich habe mir das jetzt noch nicht geholt, aber wenn ich bedenke, wie viele 99-Euro-Pakete ich bei World of Tanks schon geholt habe für dann effektiv einen Tier-3-Panzer, wo man sich das dann selber schönredet und sagt, naja, der Tier-3-Panzer, der hat ja effektiv gar nichts gekostet, weil das war ja der Gegenwert, was in den Gold gegeben wurde, und noch in Premium-Zeit, also von dem her war es ja super. Also Wargaming macht es leider schon sehr gut, und ich weiß noch, als ich damals das erste Mal mit World of Tanks noch in Berührung gekommen bin, und da hat sich einer einen Premium-Panzer gekauft, das war ein Löwe für 40 € oder sowas, und ich habe ihn damals ausgelacht und gesagt, du Idiot, wie kann man nur 40 € für sowas ausgeben, würde ich niemals machen. Naja, jetzt, ich will gar nicht wissen, was Wargaming schon von mir auf seinem Konto oder ihrem Konto haben. Ich weiß, es ist so schlimm, also von daher irgendwie, ich ja, keine Ahnung, aber ich habe gestern auch so für einen Moment nochmal gezögert, als ich so auf dem Kaufenband war, mache ich das jetzt wirklich, ne? Und dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt eine kleine Belohnung ist mal drin, ich habe so viel gearbeitet in den letzten Wochen, und wenn ich das Geld übrig habe, und vor allem meine Finanzministerin zwar mit so einem leicht mitleidigen Blick sagt, ja, du darfst, dann sollte man es tun einfach mal. Ich sag mal immer, es ist ein Hobby, und ein Hobby darf auch mal Geld kosten. Solange man jetzt nicht jeden Monat da wirklich die dreistelligen Summen oder sowas rauskloppt. Ne? Aber ich sag mal, wenn sowas mal ist, ja mein Gott, dann ist das eben so halt. Der Nächste geht, was weiß ich, in eine Disse und verhämmert da irgendwie 50 € in sich rein oder so, und oder wie auch immer. Und ich finde, es ist einfach ein Hobby, es macht Spaß, und dann darf man dafür auch, wenn man das denn möchte und mit sich vereinbaren kann, finde ich das völlig in Ordnung, ganz ehrlich. Ja, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Also ich rauche nicht, ich trinke nicht übermäßig. Die Feierzeiten, wo ich mal einen Abend, keine Ahnung, 50 € auf den Kopf gehauen habe, die sind auch schon lange her. Also von daher, ich kann das, glaube ich, auch guten Gewissens verantworten. Ich glaube, man sollte damit nur verantwortungsvoll umgehen, dass man da nicht irgendwie sein ganzes Geld reinbuttert und am Ende des Monats merkt man, ey, gar nichts mehr da, und jetzt wird es mit dem Essen und langsam knapp, so was man halt, eine typische Suchtentwicklung, sag ich mal. Aber wenn jeder damit für sich sagt, okay, das ist ein Hobby, und ob es jetzt mal ein 50 € oder ein Huni ist, den ich da im Monat nutze, und ich habe den eh über, in Anführungszeichen, dann finde ich es absolut legitim. Und wenn einer sagt, der spielt das Spiel rein, Free-to-Play, und setzt da gar keinen einzigen Euro rein, genauso legitim. Ich finde, ja, man sollte den einen oder den anderen da nicht verurteilen, wie es auch ganz gerne immer mal wieder vorkommt. Ja, absolut. Also ich finde es vollkommen okay, wenn einer sagt, ich möchte da nichts bezahlen und komme mit den Beschränkungen, die mir auferlegt werden, zurecht, und es macht mir trotzdem Spaß, alles okay. Ja. Es ist ja auch so, dass die Progression halt nur ein bisschen oder doch erheblich auch reduziert wird. Also ich merke natürlich schon, klar, mit Premium-Zeit und mit den zusätzlichen Credits komme ich einfach wesentlich schneller voran. Ne? Aber es ist die Frage, möchte ich überhaupt dorthin kommen? Manche Leute denken halt, glaube ich, so zwanghaft, ich muss mal irgendwann Tier 10 werden, um dann festzustellen, dass das Spiel auf Tier 10 gar nicht so viel Spaß macht, weil Viele Gefechte sind doch, laufen auf den Unentschieden heraus. Es ist extrem taktisch manchmal, ne? Die Leute achten natürlich viel mehr auf ihre Schiffe, weil die Reparaturkosten viel teurer werden, ne? Und so weiter und so fort. Und Fehler muss man meistens dann auch ziemlich übelst büßen, ne? Wenn man mal einen spielerischen Fehler macht. Ich muss sagen, grundsätzlich macht mir das Spiel von Tier 6 bis Tier 8 am meisten Spaß. Und von daher glaube ich, wenn ich jetzt so meine Tree-Store oder meine Bereich auf Tier 8 gebracht habe, wird auch dann, komme ich dann darauf klar, dass ich ein bisschen langsamer dann halt voranschalte. Das finde ich immer bei den Wargaming-Spielen einfach allgemein schon immer gut und was heißt immer, ich habe nur World of Tanks nur gespielt, aber dass das eben keine klassischen Pay-to-Win-Spiele sind, beim Free-to-Play ist ja da die Gefahr immer zumindest sehr, sehr groß, sondern dass man sich mit Geld einfach und alleine nur einen schnelleren Progress eben erkauft, aber sonst gar nichts. Man hat keinen großen Mehrwert damit. Es ist nur Zeit. Mehr nicht. Oh, ich höre jetzt schon wieder die Kritiker da draußen. Natürlich gibt es in World of Tanks, World of Warships, Pay to Win. In World of Tanks gibt es doch die Premium-Munition, die mittlerweile auch über Credits gekauft werden können. Und in World of Warships gibt es halt auch die Flaggen, die man halt dann kaufen kann im Shop. Also ich sag mal, einen Hauch von Pay to Win gibt es schon, aber es ist jetzt nicht so extrem wie bei manch anderem Spiel. Also ich glaube, wenn man natürlich an der Topspitze spielen will, also wirklich kompetitiv, dann kommt man vielleicht nicht drum herum. Also sprich Tier 10 und richtig, ich glaube, ich habe selber nie Clankriege gespielt, ich glaube aber bei World of Tanks in den Clankriegen ohne Premium-Munition braucht man da, glaube ich, nicht auflaufen, oder? Richtig, wobei ich habe in World of Tanks und ich habe irgendwann doch sehr kompetitiv CWs gespielt, nie einen einzigen Goldtaler für irgendwas ausgegeben, außer vielleicht mal für was zum Ausbauen. Aber effektiv, alles andere ist immer mit Credits gekauft worden. Ob es jetzt Munition, ob es Verbrauchsgüter waren, habe ich mir, also wirklich Geld habe ich immer nur für Panzer oder Spielzeit ausgegeben, aber nie für irgendwelche Ingame-Güter. Okay. Ja gut, dann ist es ja indirekt wieder durch die Premium-Zeit generierst du mehr Credits, kannst du dir durch die Premium-Munition sozusagen leihen. Also von daher, man wird schon so ein bisschen damit, aber ich glaube, es ist alles noch im Rahmen. Also es gibt ja ganz andere Spiele da draußen, die wesentlich fieser in dieser Hinsicht sind. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Absolut. Auf jeden Fall, sehe ich auch so, ja. So, wir können ja mal, ich denke mal, lassen wir die Türpitz jetzt mal... Und auch, mal ruhen, kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar, wir waren eigentlich noch bei dem News-Rückblick, den sind wir vorhin, hatten wir voll übergangen gehabt. Und zwar war es ja so, und da muss ich das Wort wirklich komplett an Olli richten, weil da bist du am besten im Bild, es war ein Wargaming auf der PAX. Ja, PAX Prime, das ist sozusagen die große Spielemesse, die sich da in den letzten Jahren etabliert hat, neben der E3, hat stattgefunden vom 28. bis zum 31. August in Seattle. Und das war sozusagen das große Event von Wargaming, um World of Warships der nordamerikanischen Bevölkerung näher zu bringen. Klar, sie werden sicherlich was auch auf der E3 gemacht haben, ich selber war nicht vor Ort, ne? Aber jetzt, wo dann halt auch die Open Beta mit voller Kraft steuert und auch auf den Release zugeht, das Thema sollten wir gleich auch mal ganz kurz nochmal anschneiden, rühren sie natürlich dann nächsten Mal auch stärker die Werbetrommel. Und da gab es dann natürlich wieder mal zwei lustige Bonuscodes abzugreifen und es gab so ein paar Schiffe zu gewinnen, meistens halt über den Stream, den sie halt gezeigt haben, da haben sie dann so Fragen gestellt und so weiter und so fort. Aber mit den Bonuscodes, da gab es so ein bisschen Verwirrung, weil die wurden veröffentlicht und wir haben es auch auf buff.de gehabt und kurz darauf sagten die Leute, die Codes funktionieren nicht, sind nicht gültig, talala. Da gab es wohl ein begrenztes Kontingent, ich meine irgendwo was von 25.000 gelesen zu haben oder so, und nachdem die weg waren, war der Code sozusagen deaktiviert, was ich ein bisschen schade fand, weil es gab ein bisschen Premium-Spielzeit, es gab ein paar Flaggen und so weiter und so fort. So Sachen, so Goodies, na klar, entweder sagt man von vornherein, ich reduziere das halt auf den nordamerikanischen Bereich, weil es ist halt ein NA-Event, muss man ganz klar sagen, oder ich mache halt ein bisschen mehr, weil in Deutschland und die Europäer waren dann schon ein bisschen enttäuscht, dass dann da halt dann doch so wenig bei rumgekommen ist. Also fand ich jetzt PR-technisch nicht ganz so gelungen, die Aktion, aber an sich finde ich es halt toll, dass auch World of Warships dann jetzt in den USA ein bisschen mehr gepusht wird. Und ich bin mal gespannt, wie das angenommen wird, weil, so wie man ja hört, ist die deutsche Community weltweit derzeit die zweitgrößte nach der russischen In World of Warships. Also und würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, weil ich habe das, also ich bin ja durch das Thema YouTube und die Seite ein bisschen bekannt, sag ich jetzt mal. Und war ja früher begeisterter World of Tanks Spieler und spiele es ja immer noch ab und an ganz gern. Aber wenn ich da jetzt mal ein Verhältnis sehe, wie oft ich bei World of Warships gegrüßt werde, auf Deutsch von Deutschen, und wenn ich jetzt das mal mit World of Tanks vergleiche, da muss ich sagen, also es ist schon, also, oder auch wie viele im Chat geschrieben wird auf Deutsch, was jetzt nicht unbedingt vielleicht sinnig und richtig sein mag, aber effektiv, wie viele sich dann so als Deutsche outen, muss man schon sagen, die Community ist im Europabereich brutal groß. Ist ja auch nicht ohne Grund, dass sie den deutschen Tech-Tree vor den russischen gezogen haben und jetzt im Oktober rausbringen. Das war nicht, hups, wir sind mit den deutschen Schiffen doch zufällig schneller vorangekommen als mit den russischen, sondern wie gesagt, hups, die Deutschen geben richtig viel Asche aus. Da schieben wir mal schnell was hinterher. Und das ist natürlich doch auch vom Kaufmännischen her absolut sinnvoll. Ah, ja, absolut. Und ich kann vielleicht so eine kleine Randnotiz zum Thema Kaufmännisch machen. Ich habe von der Quelle gehört, dass am ersten Tag vom Tierpitz-Verkauf über 10.000 Tierpitz verkauft wurden. Und das natürlich schon. Und ich denke mal, da wird die deutsche Community einen riesigen Anteil gehabt haben daran. Ja, 10.000 Tierpitz mal 60 Euro. Ja. Da kann man sich das mal ja kurz ausrechnen. Oh, was, hätte ich gerne als Urlaubsgeld dieses Jahr. Ja, ich auch. Ja, nicht schlecht auf jeden Fall. Was soll ich sagen? Also ich denke mal, es war ja auch bei World of Tanks so, oder ist es bei World of Tanks so, dass die deutsche Community im Schnitt mehr Geld ausgibt. Sie mag vielleicht nicht weltweit die zahlreichste sein, aber auf jeden Fall eine der finanzkräftigsten, wenn nicht sogar die finanzkräftigste Community. Ja, was man aber sieht, ist auf jeden Fall, wenn man mal ins Forum guckt, ins Europäische, und guckt dann World of Warships, da ist die deutsche Community, ich meine, auf Platz 2, berichtige mich, Andi, du müsstest das, glaube ich, auch wissen. Ja. Ich glaube, auf Platz 2 waren sie. Da sieht man dann ja schon mal, wie schnell oder wie zahlreich dann wirklich, sage ich mal, von den deutschen Spielern. Also ich habe es jetzt gerade mal selber aufgerufen. Also wir haben, ja, es gibt das englischsprachige Forum und dann kommt schon das deutschsprachige Forum halt, ne? Und mit ganz großem Abstand wirklich zum Rest, ne? Und wir sind ganz, ganz knapp hinter dem englischsprachigen Forum. Und ich meine, das spricht, glaube ich, dann wirklich echt für sich. Also das ist definitiv der Punkt. Also ich als reine Community muss man sagen, ist die deutsche im Europabereich wirklich die größte, weil beim englischen Bereich natürlich auch noch viele andere Sprachen einfach mit reinposten, weil natürlich, ja, es ist halt die Weltsprache. Es ist ja nicht nur England, was in den English-Speaking-Community-Parts da mit reinpostet, sondern wirklich alles. Manche Sektionen haben ja noch keine eigene für sich bekommen. Ich glaube, die türkische ist mit einer der jüngsten, die was reinbekommen haben ins Forum, und die hatten davor auch zum Beispiel bei den Engländern mit reingepostet. Also als reine Nation, muss man sagen, ist die Deutsche definitiv die meistvertretene sogar in Europa. Ja, also wirklich vom Englischen abgesehen, also da haben wir mehr als alle anderen zusammen, ne? Also das muss man dann auch mal sehen. Ja, von daher denke ich auch, dass es da vom Kaufmännischen her natürlich, klar, man sieht so und so viele Leute sind da, dann die Deutschen kaufen, dann ist in Anführungsstrichen vom größten Teil sowieso erstmal. Dann hat man natürlich von den anderen Nationen natürlich auch noch die Liebhaber, das ist ganz klar. Aber ich denke auch, dass es ein guter Schachzug war. Mich hat sowieso gefreut, ne? Kommt man den Kahn wenigstens zocken. Ne, muss man ja auch mal sehen. Übrigens, wo wir jetzt dann gerade auch schon bei dem Thema nochmal sind, Deutschland und deutsche Flotte und so weiter, ne? Ihr erinnert euch an das Mantara-artig runtergebetete, die japanische und die amerikanische werden die einzigen vollständigen Tech-Trees sein, die es zum Release von World of Warships geben wird, richtig? Richtig. Jetzt haben sie für Oktober den deutschen Tech-Tree angekündigt. Ob der jetzt vollständig sein wird oder nicht, das die Frage wird sich erst dann beantworten. Es kann natürlich sein, dass sie jetzt erstmal nur wie bei World of Tanks nur ein oder zwei Linien reinbringen, was weiß ich, Kreuzer und Schlachtschiffe oder sowas in der Richtung. Und Zerstörer und Flugzeugträger kommen später, ne? Dann könnten sie natürlich sagen, ja, die sind ja noch nicht vollständig, deswegen releasen wir das Spiel ja auch erst später, ne? Allerdings könnte es auch im Umkehrschluss bedeuten, dass der Release vorher noch stattfindet, also sprich irgendwie im September oder halt im Oktober halt dann vorher. Was denkt ihr? Ja, ich überlasse unserem Gast mal das Wort. Zuerst. Ja, das ist sau schwierig, weil natürlich, wie es schon gesagt worden ist, die deutsche Community ist eine sehr zahlungskräftige, die deutsche Community ist da eine sehr sehr offenherzige. Ich glaube, das sind gerade sowas wie man kennt den Tiger-Hype, man kennt das Thema Bismarck. Es gibt einfach bei uns Fahrzeuge oder Schiffe oder Flugzeuge, die wirklich schon fast ein Mysterium darstellen. Und es würde natürlich schon Sinn machen, dass Wargaming dann da auch ganz, ganz, ganz stark versucht, die Deutschen natürlich mehr zu bringen, weil klar, ich glaube, dass sich natürlich ein Deutscher mehr identifiziert, wenn er eine Tirpitz aktuell spielt oder dann in Zukunft, was weiß ich, irgendwas anderes, eine Bismarck oder Graf Zeppelin oder was nicht alles noch kommen mag, anders identifiziert und dann natürlich vielleicht auch bereitwilliger ist, wieder den ein oder anderen Euro in die Hand zu nehmen. Wirtschaftlich und perspektivisch sehr sinnvoll, nur wie gesagt, das ist sehr krasse Spekulation. Also ich weiß es nicht unbedingt. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, man sagt ja immer ganz gerne, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Und sie haben gesagt, klar, zum Release wird es nur 2 Bäume geben. Jetzt kommt der 3. im Oktober dazu. Also ich gehe von aus, dass der Release nicht vom Oktober kommen wird. Ich gehe eher von aus, dass der Release, wenn überhaupt, kurz vor Weihnachten stattfinden wird, wo es nochmal richtig scheppern wird. Natürlich auch einmal aus kaufmännischer Sicht, wo dann, dass vorher schon die Bäume da sind halt und dass da dann nochmal richtig groß mit Angeboten um sich geworfen wird, das Angebot dann natürlich auch wesentlich größer ist. Wir wissen, die Tirpitz verschwindet jetzt wieder aus dem Premium-Laden, vielleicht kommt es dann alles zu Weihnachten wieder zurück, ingekoppelt mit dem Release und so weiter halt. Also so könnte ich es mir vorstellen. Ob es so kommen wird, wird man sehen. Aber ich denke schon, okay, im Oktober kommt der Baum. Vielleicht beglücken sie uns ja auch noch mit 1, 2 Schmankerl, sage ich mal, aus dem russischen Baum, das weiß man ja auch nicht halt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der Release, wenn er dieses Jahr noch kommen sollte, dann wirklich kurz vor Weihnachten kommt. Okay, das heißt, jetzt die most likely, also die höchstwahrscheinliche These ist, dass sie als noch ein Teil Tech Tree sozusagen der deutschen Flotte im Oktober rausnehmen, irgendwann im Nachgang dann den Release machen und dann vielleicht der Rest kommt. Richtig, also so würde ich es denken halt. Also ich glaube nicht, dass sie alles jetzt schon rauskloppen, das glaube ich nicht, weil ich denke mal, dann haben sie echt Hackengas gegeben. Ich gehe eher von aus, was du schon sagst, halt, dass sie wirklich den Tree rausbringen von den Deutschen und dann wird man also sehen. Also den Kreuzer und vielleicht Schlachtschiff oder so. Richtig, ne? genau. Ja, von den anderen hat man bisher noch gar nichts gehört, das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Also sie haben halt, die Admiral Hipper haben sie ja schon auch offiziell bestätigt und diverse andere Schiffe und sie haben von den Schlachtschiffen halt Bismarck und Tirpitz und davon auszugehen, dass sie halt dann halt auch Scharnhorst bzw. Gneisenau halt dann bringen. Aber die Deutschlandklasse, also sprich diese Bistentaschen-Schlachtschiffe, die haben sie auch schon bestätigt, aber ich habe bisher noch nie so richtig was von den Flugzeugträgern gehört und geschweige denn von den Zerstörern. Mhm. Also es kann natürlich sein, dass irgendwo ein russischer Entwickler im offiziellen Warships-Forum auf Russisch irgendwas geschrieben hat oder irgendwo auf Reddit. Von daher, wenn irgendein Hörer hier über so etwas mal gestolpert ist, wir nehmen Hinweise dankend entgegen. Ja, das auf jeden Fall. Gut, ja, das jetzt mal zur Zukunft und Pax Prime. Nächstes Thema steht auf der Liste und das ist ein ziemlich großes und da sollten wir dem auch ein bisschen Zeit widmen. Schneidest du es an? Richtig, das ist der kommende Patch, der kommt. Und zwar Patch 041. Ja, zum Zeitpunkt, wo die Leute das hier hören, wird er ja schon live sein. Wahrscheinlich wissen sie dann schon noch viel, viel mehr oder haben mehr Erfahrungen gesammelt als wir jetzt im Vorhinein damit. Genau, so kann man es auch sehen. Und ja. Ich sag mal, wir haben ja, das ist ja das Schöne heute mit dem Gast, den wir da haben, wir haben ja quasi also wirklich einen absoluten Fachmann, was das angeht, da er oh ja Gott, die, oh Gott. Ja. da du ja da ständig die News und so weiter alles schön zusammengesucht hast über den Patch. Wie gesagt, Patch wird morgen kommen, also wir sind jetzt heute ja noch auf Mittwoch, denke ich mal, der Hörer wird dann, wie gesagt, den Patch dann schon gezockt haben und natürlich dann auch schon gelesen haben, deswegen, ja, beten wir es einfach mal runter, würde ich sagen. Was alles kommt, übergebe ich das Wort gerne mal an Andi. Ja, also ich sag mal so, das Allerwichtigste wird für mich natürlich das Thema Matchmaking sein. Das ist auch, worauf ich mich am meisten freue, weil dass da jetzt auch noch Bäume auf den Inseln sind, dass da ein paar Schiffe überarbeitet worden sind. Ja, okay, ist okay, da gehen wir auch noch drauf ein, aber wenn man mich fragt, auf was freust du dich, ist das Matchmaking, weil dass jetzt endlich beide Seiten beide, wenn eine einen Flugzeugträger hat, dass die andere auch einen bekommt, wenn eine zwei hat, dass die andere auch zwei bekommt und nicht nur einen zum Beispiel oder gar keinen, dass die Zerstörer auch angeglichen sein sollen vom Matchmaking, also auch, dass da die beiden Seiten gleich viele haben sollen. Das wird immer mal mit Matchmaking da Probleme geben, aber das ist für mich mit das Wichtigste, weil es gibt nichts Frustrierenderes, wenn die Gegnerseite einen Flugzeugträger hat, der fokussiert dich die ganze Zeit schön raus in einem Schlachtschiff zum Beispiel und dein Team ist da ein bisschen im Nachteil, weil es keine hat. Und ja, das finde ich, wird für mich einfach das Wichtigste. Ihr fragt mich mal als Carrier-Spieler, ich habe mir jetzt ja just gestern die Shokako halt dann gekauft und gleich auch mal ein bisschen hochgerüstet mit den neuesten Fliegern. Und was kriege ich auf der Gegenseite? Ich bin der einzige Träger. Auf der Gegenseite steht eine Taiho und eine Shokako. Ja, herzlichen Dank fürs Gespräch. Ne? Und Dann hast du dann noch Hotspots, ne? Die lokalisieren dich natürlich ratzfatz. Dann kamen die Flieger von beiden Seiten und ich war weg. Ja, das ist ärgerlich halt. Und das ist das, was Andi gerade schon angesprochen hat. Also das war so überfällig, das zu machen. Also ich fand, das war auch wirklich der letzte Punkt, wo sie es hätten machen dürfen, also es hätten nicht nochmal verschoben werden dürfen, weil, also man hat, wo man hingehört hat, da gerade die Trägerkapitäne extrem waren am Schimpfen halt, dass sie gesagt haben, du kannst teilweise machen, was du willst, bist alleine, spielst einen Sechserträger und hast einen Sechser und einen Siebener gegen dich. Ja, guten Morgen auch, das war's dann halt. Ne? Wenn die beiden dann richtig zusammenzocken, hast du gar keine Chance mehr halt. Ne? Und das sagtest du ja auch, Olli, schon ein paar Mal halt, ne? Dass dann, du kannst ja gar nichts mehr machen. Wenn die dich fokussen, dann war's das. Ja, oder wenn er halt auch ein Tier höher ist. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du jetzt ein Tier 6 Schlachtschiff gegen den Siebener einsetzt, sagen wir mal eine Fuso gegen den Nagato. Klar, die Nagato kann der Fuso echt fiese Kritische verpassen, aber umgekehrt geht das halt ganz genauso und die Fuso hat halt 50% mehr Kanonen. Also von daher, die Fuso ist nicht komplett chancenlos. Ne? Aber bei Trägern ist das Verhältnis nochmal deutlich krasser. Ich würde jetzt nicht sagen komplett chancenlos, weil es ist ja immer noch der Spieler, der am Ende des Tages entscheidet. Aber gehen wir mal von zwei gleich guten Spielern an. Eine voll ausgerüstete Shukaku gegen eine voll ausgerüstete Hiryu, dann weiß ich, wer das Ding gewinnt. Null Chance, weil die Jäger von dem einen hauen halt alles von dem anderen runter, außer es sind jetzt zwei Strike-Loadouts, die gegeneinander antreten, dann hat natürlich theoretisch auch die Hiryu halt eine gute Chance. Aber gehen wir mal von dem Jäger-Setup aus. Die Jäger sind so entscheidend dann in dem Fall, ist einfach null Chance. Oder wie oft ich mit einer Hiryu gegen eine Lexington antreten musste, ja, was soll ich denn da tun? Also selbst wenn ich meine Flieger irgendwo rumschicke, irgendwann sieht er die mal, meine Bombe rumschicke und dann haut er mir die einfach runter. Da kommt nichts von an. Und da bin ich teilweise dann wirklich mit fast keinem Flieger mehr halt vom Feld gekommen und habe vielleicht einen Torpedo dann irgendwie getroffen. Du hast aber einen schönen Nebensatz gesagt, den würde ich gerne aufgreifen mit dem Jäger-Setup. Genau das finde ich auch das Schöne an dem Patch, dass das sozusagen als kleine Randnotiz noch für alle Flugzeugträgerfahrer einfach mit jetzt reinkommt, dass es jetzt spannender ist, dass du wirklich jetzt effektiv auf dem Jäger-Setup auch gehen kannst. Weil wenn du das vielleicht in der Vergangenheit genommen hast und dann hast du das Pech gehabt, dass du eben doch vielleicht Pech in Anführungszeichen, aber dass du auch nur der einzige Flugzeugträger warst, haben dir in dem Augenblick natürlich die Jäger nicht mehr so viel geholfen. Wenn du aber jetzt weißt, okay, ich habe zumindest mal einen Gegner, Flugzeugträger, und spiele aktiv auf das Thema Jäger-Setup oder eben aktiv andersrum, finde ich jetzt taktisch wieder spannender, als es eben davor war. Nicht nur das, sondern ich finde auch, dass die Leute jetzt zu einem besseren Teamplay gezwungen werden. Da werden mich jetzt auch ein paar Leute für Kreuzing, weil es ist ein Thema, was durchaus umstritten ist, auch vor allem unter Carrier-Spielern. Ich finde Strike-Loadouts grundlegend in Random-Teams nicht für teamdienlich. Begründung: Ein Träger, der ein reines Strike-Loadout hat, hat null Möglichkeiten, die eigenen Schlachtschiffe zu beschützen und zieht sogar noch zusätzlich Kreuzer ab, weil er selber Schutz braucht. Das heißt, die eigenen Schlachtschiffe werden also noch bedrohter durch ein Strike-Loadout. Das heißt, diese Nachteile muss der Carrier-Spieler mit Strike-Loadout dadurch kompensieren, dass er wirklich hart, schnell und effektiv zuschlägt. Tut er das nicht, indem er seine Bomber irgendwo drumherum zieht, damit auch ja nicht gesehen wird, ist er ewig lange unterwegs und während dieser Zeit ist die eigene Flotte den gegnerischen Angriffen stärker ausgesetzt. Also ich sage, Strike-Loadouts sind ziemlich egoistisch und bringen oftmals nicht das, was sie auf dem Papier versprechen. Das darf gerne in den Kommentaren unten bequatscht werden, also haut rein. zerrissen werden. Ich habe nicht gesagt zerrissen werden, aber es darf auf jeden Fall diskutiert werden. Nein, ich finde, das ist eine sehr schöne Diskussionsgrundlage, weil ich denke mal, es gibt Verfechter von deiner Meinung, auch von der gegenteiligen Meinung. Und wie gesagt, also wenn ihr da irgendwas habt, haut das unten in die Kommentare rein, auf jeden Fall halt. Also würde mich freuen, wenn man das auch so noch diskutieren kann. Nee, du kannst das schon so machen. Also ich sag mal, du kannst schon Strike Layout spielen. Zum Beispiel, wenn du weißt, alles klar, ich habe einen Kreuzer dabei, der mich die ganze Zeit beschützt. Oder ein oder zwei, ne? Manchmal reicht es ja auch ein einziger. Und der CV-Spieler weiß halt sehr genau, was er tut und bringt am Anfang dann halt auch die richtigen Kills rüber, ne? Und ist dann vom Timing. Das kann schon funktionieren und es gibt ja auch gute Teams, die das halt auch beweisen, ne? Aber ein CV, der halt alleine spielt und einfach mal so ein Match reingeht in das Strike Loadout, der ist meistens dann eher ein bisschen kontraproduktiv. Also ich habe mal mit einem Kollegen zusammengespielt, der hat dieses Loadout gespielt, ich hatte ein Schlachtschiff, ich war nur Opfer, weil er konnte mich null decken und er hat selber noch meinen Schutz abgezogen. Und ich habe es dann irgendwann drangegeben an dem Abend und gesagt, sorry, weil ich bin überproportional Opfer von Torpedoangriffen, weil du mir keine Deckung geben kannst. Und vor allem Strike-Loadout-Spieler, die scouten in der Regel nicht. Das könnten sie zwar mit ihren Sturzkraftbombern, sie tun es aber nicht. Das heißt, ab einem gewissen Tier hast du echt Probleme mit dem Schlachtschiff und zwar wegen den Zerstörern, die ihre Torpedos auf 15, 20 Kilometern abballern. Und die treffen dich in der Regel zwar nicht, aber sie verhindern, dass du richtig effektiv ins Kampfgeschehen eingreifst, weil du nicht pushen kannst. Dann wird gesagt, hey, hier, was weiß ich, Two Brothers, ne, die zwei Brüder, die, ja, push doch mal rechts herum. Du kommst nicht vorwärts, weil die Torpedos dich immer wieder abdrängen und du musst immer wieder ausweichen, immer wieder ausweichen. Und das nimmt dann Schlachtschiffe effektiv aus dem Kampf, weil die DDs nicht gescoutet werden. Habe ich Jäger dabei und muss nicht andauernd, also die müssen ja nicht andauernd Luftkämpfe austragen, kann ich die als Carrier-Pilot schon mal zum Scouten einsetzen zwischendurch. Selbst wenn halt kein Carrier auf der Gegenseite ist, ne, mache ich es halt dann damit, weil sie sind ja in der Regel auch sehr schön schnell, ne? Also von daher, ich bin ein großer Verfechter von diesen neuen Loadouts und auch den alten Loadouts, wo man halt zumindest ein paar Jäger dabei hat, auch mit japanischen Fliegern, selbst wenn diese, die Jagdflieger, den amerikanischen unterlegen sind. Jo, Punkt. Absolut. Ja. Ich würde sagen, der Patch hat aber noch mehr als nur das Matchmaking, also von dem wir vielleicht noch den einen oder anderen Punkt erörtern. Boah, zwei neue Maps zum Beispiel. Ole, ole. Endlich, ja. Super wichtig. Stimmt, die habe ich gerade fast vergessen. Aber ja, einmal am Guadalcanal und einmal irgendwie so eine Mittelmeerkarte da, ne? Genau, so einmal Meerenge heißt sie. Ich gucke gerade mal bei Andi auf der Seite. Meerenge und Salomonen, Gottes Willen, was ein Wort. Genau, die Salamans. Das ist ja nördlich von Australien und war auch eine ganz wichtige Entscheidungsschlacht nach Midway. Also Midway war ja die große Trägerschlacht diese Midway-Inseln sozusagen. Und die hatte natürlich die Japaner schon mal ihnen sehr wehgetan, aber sie waren noch lange nicht besiegt. Und die richtige Turnaround kam dann tatsächlich erst auf den Salomonen in der Schlacht in und um Guadalcanal. Und das sind auch wirklich in einer ersten Begegnung auf kürzester Distanz Schlachtschiffe und Kreuzer aufeinander getroffen, die sich in der Nacht auf Point Blank Range bekämpft haben, also wirklich auf wenige hundert Meter bis wenige Kilometer. So eine richtig klassische Seeschlacht. Und beide kamen etwas unvermutet dazu und die Amerikaner haben diese übrigens auch verloren. Langfristig gesehen haben die Amerikaner aber dann dennoch die Oberhand gewonnen, weil sie mit ihren Flugzeugträgern nach und nach dann, dann die Luftherrschaft an sich gerissen haben. Also sehr interessantes Szenario. Ich habe es mir auch in dem Video mal ein bisschen angeschaut, da haben sie es ja vorgestellt. Ich bin schon ziemlich heiß auf diese Karte und bei der anderen, ja, die muss ich mir dann etwas genau angucken. Aber grundlegend finde ich auch toll, es gibt endlich Bäume auf den Inseln. Absolut, ohne Bäume wäre es gar nicht gegangen. Habt ihr da das Video dazu gesehen von Wargaming? Ja, klar. Selten so ein Troll-Video gesehen wie das, unglaublich. Ja. Ja, also es ist so, es ist jetzt nichts, was kriegsentscheidend ist, man hat sich dann gewöhnt, aber ich fand es immer schon ein bisschen komisch, dass die Inseln alle so nackt sind. Ja, das stimmt schon, ja. Das war ja sogar mal in einer ganz frühen Alpha-Beta, glaube ich, dass da noch mehr Bäume waren und dann wurden sie rausgenommen, wahrscheinlich performancemäßig, aber jetzt kommen sie endlich wieder. Ja, Gott sei Dank. Sah aber ein bisschen nackig aus. Eine Sache fällt mir natürlich jetzt auch noch ein, also kommt jetzt alles gerade so nacheinander, aber eigentlich noch eine ganz wichtige Funktion, zumindest die zumindest so großartig angekündigt war, also sind gewertete Gefechte. Yeah, das wäre auch mein nächster Punkt auf der Liste gewesen. Ich bin ein bisschen enttäuscht wegen der gewerteten Gefechte, weil ich hatte gehofft, dass sie auch Teamkämpfe dort mit einbinden. Also nicht nur einzeln für dich, sondern als Team. Das hätte ich cool gefunden. Also so 7-7 als Primär-Team. Das stimmt, also ich sehe das auch so. Also da hat man, ich hoffe, das kommt noch irgendwie, weil das ist ja mit Konto Level 9 dann erst zu fahren, diese gewerteten Gefechte. Vielleicht kommt dann irgendwann, dass man Teamgefechte vielleicht mit 10 fährt. Oder ich kann mir schon vorstellen, dass das erst so peu à peu eingeführt wird, um zu schauen, wie ist das Matchmaking auch da wieder, weil das ist, steht und fällt natürlich auch da. Schön finde ich zumindest, dass sie da eine gewisse Begrenzung machen, also dass sie da mit den Schlachtschiffen und mit den Schlachtschiffen und den Flugzeugträgern, dass es auf Tier 6, 7 begrenzt ist, also dass man da so ein bisschen ja, ein Korsett bekommt, was ich aber persönlich gar nicht schlecht finde. Aber das muss sich natürlich auch jetzt erst über die Zeit auch noch entwickeln, weil man darf es nicht vergessen, es ist noch immer eine sehr frühe Phase gefühlt. Ja, also Tier 6, Tier 7 werden zugelassen sein, ein Träger pro Seite, ich glaube 2 Schlachtschiffe. Und ich glaube, gibt es eine Begrenzung bei den Zerstörern und Kreuzern? Nicht, dass ich mich jetzt daran erinnern könnte, aber der Rest ergibt sich ja dann praktisch von allein. Wenn schon mal 3 Schiffe fest gebucht sind, dann werden es wahrscheinlich 2 Zerstörer und 2 Kreuzer sein oder mal wahlweise 1 Zerstörer und 3 Kreuzer oder sowas in der Richtung. Ja, also das Einzige, was ich im Kopf habe, ist Flugzeugträger und Schlachtschiff jeweils auf 1 und 2 begrenzt, also ein Flugzeugträger, 2 Schlachtschiffe, aber alles andere ist frei. Also könntest theoretisch dann mit lauter Zerstörern spielen oder lauter Kreuzern. Was ich ganz was noch ein großes Fragezeichen ist, die Belohnungen. Sie haben es in dem Video kurz angeschnitten, dass es Belohnungen, also spezielle Belohnungen geben wird, ne? Aber so richtig gesagt oder so aus der Reserve haben sie sich noch nicht locken lassen, was es dann für diese gewerteten Spiele gibt. Weißt du da vielleicht schon mehr? Nee, da muss ich leider sagen, da habe ich auch noch keine Ahnung. Also es gibt ja dann dieses Sternesystem und eben da ja eben gewissermaßen Belohnung und Ränge und ja, es muss ja irgendwas geben, dass sie da irgendwas sich da entlocken lassen. Aber ob es freie Erfahrung ist, ob es irgendwie Credits sind, ob es vielleicht sogar Dublonen sein werden oder irgendwas, nee, oder vielleicht sogar ein Schiff, weil es gibt ja eigentlich viele Schiffe, die angedacht sind in dem Low-Tier-Bereich, die baugleich zu anderen Schiffen sind. Aber nee, es ist leider alles noch sehr, sehr, sehr, sehr unbekannt und das weiß ich ausnahmsweise wirklich mal nicht. Ja, in der Szene, wo sie es gesagt haben, hatten sie einmal im Hafen dieses Päckchen links gezeigt, wenn man Flaggen halt freischaltet, also Signalflaggen, ne? Das war so für mich so ein kleiner Hinweis, vielleicht gibt es zumindest schon mal Signalflaggen, ne, dafür, vielleicht aber halt auch Credits oder halt auch Dublonen, was ich sehr, sehr fesch fände. Und bei den speziellen Belohnungen hatten sie dann ein US-Schlachtschiff, das es allerdings schon gibt, halt gezeigt. Und das war, kann natürlich jetzt wilde Spekulation oder Interpretationsfreiraum sein, aber vielleicht gibt es ja da auch noch was schönes Schiffliches, wie du es gerade schon gesagt hast. Also von daher finde ich schon gut, aber ich glaube, da muss man dann schon echt weit oben im Ranking stehen und entsprechend gut spielen und auch ein bisschen Glück haben. Ja, das mit dem Ranking, das war das Erste, als ich das gesehen hatte, so mit diesen 2 Sternchen, habe ich so gedacht, so, oh cool, Tabletop Hearthstone, ne? Weil das ist das ja auch so, ne? Mit den 2 Dingern gewinnen und so weiter. Das war so mein erster Gedanke, den ich hatte. Und also ich lasse mich auch mal überraschen. Ich bin wirklich gespannt, was sie auspacken, ne? Wenn man dann hochkommt und so weiter, vor allem wie sie es machen, ob sie es dann wirklich zeitlich begrenzen oder also dass sie dann, ich sag mal, so eine Seasons einführen, muss man ja mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, was sie dann vorhaben damit. Ja, also Seasons, das ist schon klar. Also es wird Seasons geben. Okay, weißt du was über die Länge? Also haben Sie da? Nee, also da steht wirklich nur, also ich bin auch gerade auf der Seite und dass die erste Saison gewertete Gefechte in ein paar Wochen nach Veröffentlichung starten wird, dass am Anfang erstmal ein Testlauf sein wird, aber wie lang diese Season dann selber ist, das ist leider da noch nicht mal gesagt worden. Oh, da bin ich wirklich mal gespannt, gerade so was die ersten 3 Ränge da bekommen oder sowas, ob sie da wirklich mal wirklich auspacken halt, ne? Dass dann die Leute auch wirklich belohnt werden, weil ich meine, wenn du wirklich auf Rang 1 oder 3 bis 1 kommst, das ist schon, dann hast du schon was hingekriegt. Da bist du der Chef. Auf jeden Fall, also da hinzukommen, das wird glaube ich wirklich schwer werden. Ja, lass mich mal überraschen. Also ich freue mich schon sehr auf die Ranked Matches, auch wenn ich jetzt leider am Wochenende nicht da bin. Das heißt, ich nehme die ersten Tage dummerweise nicht mit. Vor allem finde ich es halt gut, dass man durch diese Wertungen dann früher oder später, wenn es sich so ein bisschen eingenordnet hat, auf Spieler trifft, Mitspieler wie Gegenspieler ungefähr des gleichen Niveaus. Ne? Weil wenn man jetzt gewinnt, steigt man sozusagen auf. Wenn man verliert, steigt man eher ab. Das heißt, das ist nochmal eine zusätzliche Art des Matchmakings, nicht nur nach den Schiffstypen und des Tiers, sondern tatsächlich auch noch der individuellen Fähigkeiten der Kapitäne. Und das ist etwas, was ich bei Wargaming-Spielen schon eigentlich sagen wir mal, im normalen Matchmaker eigentlich mal ein bisschen vermisse, das Elo-System, was du dann über Umwege reinkriegst sozusagen. Genau, das wollten sie aber, World of Tanks wollten sie es ja nicht. Es wurde ja wirklich strikt abgelehnt. Und hier haben sie sich dann wohl doch, zu entschlossen, weil sie haben es ja eigentlich bestätigt, dass sie es machen. Ja, weil ich finde das teilweise, es gibt ja einfach Leute, die sterben sich halt sozusagen durch die Tiers. Ne? Neulich habe ich einen Schlachtschifffahrer gesehen, der hat auf Tier 8 so, also es war keine Tierpitz, sondern es war ein erspieltes Schiff, so kapitale Fehler gemacht, wo ich gedacht habe, meine Herren, wenn du das bis Tier 8 noch nicht begriffen hast, diese Manöver, dass sie dich, um eine Breitseite auf einen Tierpitz zu kriegen, hat er sich in 3 Torpedobomberschwärme reingedreht. Ne? Und er hat alle Torpedos gefangen und war dann praktisch weg. Und da denke ich halt auch so, sorry, das war ein Fail. Und es ist halt einfach, das merkt man dann schon öfter, dass manche Leute da unglaublich viel Geduld beweisen müssen, obwohl sie halt wirklich maßgeblich auf die Mütze kriegen, sich dann so weit hochzusterben. Gut, das hast du aber auch in allen Spielen. Das ist ja in World of Tanks auch so, dass es da einige Leute gibt, die dann wirklich, ich sag mal, was du gerade so gesagt hast, die sich hochgestorben haben. Ja, ein Spiel mit dem Elo-System halt eben nicht. Ne? Also sich so weit hoch in die Weine hochzuspielen, dann nehmen wir mal ein profanes Beispiel, jetzt was weiß ich, Hearthstone oder auch auf League of Legends. Ne? Du triffst dann irgendwann nicht mehr auf diese Leute. Ne? Das ist halt dann natürlich hart. Das heißt, alle Spiele sind in etwa gleich schwer, plus minus ein paar Prozent. Ne? Man hat mal ein bisschen mehr Glück, man hat ein bisschen mehr Pech. Ne? Aber grundsätzlich trifft man immer auf Spieler ähnlichen Niveaus. Und das ist, es ist halt ein anderer Ansatz als dieses Mal, diese Überraschungstüte, wen habe ich denn heute auf der Gegenseite? Weil manchmal, du spielst an einem Abend gleichbleibend gut und das eine Gefecht verlierst du mit 2-12, ne? Und das nächste gewinnst du plötzlich 12-1. Ja, also ich denke auch, also wenn sie das wirklich so umgesetzt kriegen, ich halte es wirklich für besser, weil es die Gefechte interessanter macht, was du gerade gesagt hast, halt dieses typische 12-1, was man ja auch von World of Tanks kennt, wirklich, wo dann alles weggeklatscht wird. Das macht einfach, also mir macht das einfach keinen Spaß. Man soll ja nicht sagen, es macht keinen Spaß, weil man darf ja nicht für alle reden halt, aber mir macht das einfach keinen Spaß. Also ich habe gerne Panzerschlachten oder aufs Schiff oder auch Schiffsschlachten, die bis zur letzten Minute im Endeffekt wirklich spannend sind. Ne? Wo du wirklich davor sitzt, halt, der Puls geht gleich mal um die Hälfte höher, was vielleicht nicht gesund ist, aber es macht es spannend. Ne? Und wo du davor sitzt und denkst, oh, das war eine Schlacht, die war geil. Ne? Die Runde ist zu Ende und du bist im Prinzip eigentlich erstmal völlig fertig mit der Welt. Dann weißt du aber, das war doch ein Match, so wie du es haben willst. Das ist doch Arcade und das ist ja das, was wir alle haben wollen. Und umso eher, sage ich mal, du gleich starke Teams hast, die gegenüber in allen Skillbereichen, aber auch wenn du da, wie gesagt, dann gleich starke Teams hast, ist das, glaube ich, für alle Spieler ein wesentlich besseres Spielerlebnis. Ja, und daher denke ich, also Patch 041 wird für World of Warships ein wichtiger evolutionärer Schritt sein und der wird aber auch, Man weiß ja nicht, bleiben die Ranked-Matches für ewig, ne? Also es ist jetzt ein Testlauf, denke ich mal, von Wargaming. Sie wollen sehen, wie es von den Leuten angenommen wird, wie beliebt es ist und wie gut es funktioniert. Und ich hoffe, dass es gut funktioniert. Ein Elo-System ist überfällig. Aber das finde ich. Und ich gehe mal von aus, das ist nun wirklich die kristalline Glaskugel. Ich gehe mal von aus, dass sie es auch irgendwann vielleicht auch wirklich in World of Tanks mit reinnehmen werden, wenn sie sehen, dass es in World of Warships funktioniert. Ja, ich hoffe zumindest, dass es so funktioniert, weil so richtig hundertprozentig ist es ja noch nicht so richtig klar, irgendwie, wie es dann halt funktioniert. Nicht, dass man dann nachher bei Ranked Matches dann doch nochmal gegen schwäche Leute gematcht wird. Egal, also am Donnerstag wissen wir vielleicht ein bisschen mehr und Anfang der nächsten Woche, glaube ich, dann wird das Bild sich dann deutlich schärfen. Ich denke auch, wenn sich das alles so ein bisschen eingependelt hat, das heißt, die Leute das ein paar Mal gezockt haben und so weiter und man muss immer noch eins sehen, wir sind ja immer noch in der Open Beta und das vergessen leider mal, habe ich das Gefühl, ganz viele. Und dafür ist die Beta da, Sachen auszuprobieren, auszutesten, und genau das tun wir jetzt im Endeffekt auch. Das heißt, wir probieren es einfach aus, ob es funktioniert oder nicht. Die Grundgedanken, und es macht auch Spaß. Genau, und die Grundgedanken finde ich aber gut. Also ich finde die Ideen, die sie, die Ansätze, die sie jetzt reinbringen, halt, die finde ich durchweg positiv. Also das ist halt, natürlich sind Sachen, die vielleicht überfällig sind, aber sie machen es wenigstens. Das ist ja der Riesenvorteil. Also ich denke, und das sieht man, finde ich auch, dass Wargaming von World of Tanks für sich schon sehr, sehr viel gelernt hat und die Sachen, die sie selber gemerkt haben, die bei World of Tanks gut ankommen, hier deutlich schneller umsetzen und gerade sowas, so, ich hoffe auch, dass eine Clan-Funktion hier schneller eingeführt wird, als es damals bei World of Warplanes zum Beispiel war, bis da was mit Clans-mäßig gekommen ist, aber man merkt schon, sie bemühen sich bei World of Warships sehr vieles richtig zu machen und für diese noch immer sehr frühe Phase machen sie es schon unglaublich viel, unglaublich richtig. Ja. So, haben wir noch irgendwas für Patch 4.1? Ne, 0.4.1, so rum, ja. 4 wäre natürlich der Hammer, ne, wenn wir da schon wären. Junge, Junge, Junge. Wenn ich mir die Patch-Notes angucke, ich glaube, dann können wir noch stundenlang darüber sprechen. Die Liste ist echt lang. Also gut, es sind viele natürlich kleine und individuelle Änderungen. Was ich auch noch anmerken möchte, worauf ich mich freue, ist dieses neue Feature für die Jäger, dieser Bereichsangriff. Ne? Da war ja erst die Frage noch vor ein paar Wochen, ich glaube, wir hatten auch im Podcast darüber gesprochen, ob das auch für Bodenangriffe zählt, aber scheinen ja wohl nur Luftangriffe zu sein. Das heißt, sagen wir mal, du hast so eine enge Formation von 3 Torpedobomben und 2 Sturzkampfbomben, gut, die wird es dann da ja nicht mehr geben, aber sagen wir mal vergleichbare Größe, ne, die halt auf deinen Träger oder auf dein Schlachtschiff zufliegt und dann greifst du halt sozusagen diesen Luftbereich mit einem Strafing-Run an und beschädigst halt alle Flights damit, ziehst aber dann halt auch ordentlich Munition raus. Finde ich es eine schöne Variante und gibt den Jägern auf jeden Fall mehr Tiefe. Um es mal so zu formulieren. Auch da wird sich dann wieder ein guter CW-Spieler dementsprechend absetzen können. Das stimmt. Nochmal weiter, ne? Absolut. Ja, das finde ich auch. Also es ist ja nicht immer so, dass wenn man jetzt mal, ich habe schon Partien gehabt, wo ich mit einer Herio auch gegen Shukaku angetreten bin. Ich habe trotzdem gewonnen, einfach weil der Gegner sich drauf hatte und ich in dem Moment besser war. Es gab aber auch schon Herios, gegen die ich angetreten bin, wo ich dann relativ chancenlos war, weil einfach der gegnerische Kommandant einfach wirklich fit war, sozusagen. Also ich finde es gerade schön, dass man in diesem Bereich, dass das Spiel auch relativ skill-based ist. Absolut, also ich sehe das für, gerade bei der Klasse trennt sich da die Spreu vom Weizen so extrem, wie es gefühlt bei keiner anderen Klasse ist. Also ein guter Flugzeugträgerkapitän, der kann ein Spiel so wahnsinnig beeinflussen, wie es keine andere Klasse kann. Ja, aber auch bei anderen Klassen, also man merkt es jetzt auch ganz bei den ganzen Tirpitz-Fahrern, ne? Ein guter Schlachtschiffkommandant ist auch echt viel wert. Der weiß, wann, welchen Granatentyp er gegen welches Ziel auf welche Reichweite einsetzt, ne? Wie er sich zu bewegen hat, wann er sich eher zurückzieht, wann er vorstößt, den Vorhaltepunkt dann halt auch dann richtig berechnet und so weiter und so fort. Also ich denke, dass, also um das jetzt nicht ganz in den falschen Hals bei manchen zu bekommen, also ich denke, dass jede Klasse, ob es Zerstörer, Kreuz oder sonstiges, für sich eine sehr wichtige Klasse sein kann und dementsprechend auch spielentscheidender sein kann. Aber wenn du jetzt mal so wirklich so einen unglaublichen Highskiller in einem Flugzeug hast, einen unglaublichen Highskiller in einem Schlachtschiff zum Beispiel, dann würde ich sagen, sind die Nuancen Richtung Flugzeugträger zumindest noch. Ja, auf jeden Fall. Ich habe es mal versucht, irgendwann mal mit einem Schlachtschiff einen Flugzeugträger zu verfolgen, um ihn zu versenken, weil er war eins der wenigen Ziele und es lief halt sonst halt auf den Draw hinaus. Ne? Ja, irgendwann hat er mich gehabt. Ne? Ich war 30 Minuten schnell mit meiner Kongo, musste immer wieder wenden und verlierst so viel Zeit dabei und irgendwann hat dann der tödliche Torpedo da mal gesessen, der mir dann den Rest gegeben hat. Also von daher, Schlachtschiff gegen Flugzeugträger. Das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, mit Wattebäuschen auf einen Panzer schießen. Ne? Ja. Ja, vor allem, du hast ja als Flugzeugträgerkapitän, du hast ja ganz andere taktische Möglichkeiten. Ich meine, das 1:1 zu sehen, klar, zum Ende vom Gefecht her kommst du eh nicht drum rum. Aber jetzt in den Gefechten halt, also ich meine, wenn du wirklich einen Flugzeugträgerkapitän hast, der sagt, okay, meine Jäger und so weiter, ich guck mal nach, was es anhat, ich spotte erstmal sowieso andere Schiffe und so weiter. hab's auch wirklich drauf, mit meinen Torpedobombern das wirklich so zu setzen, halt, also immer das Mindestmaß in der Form zu berechnen, dass die Torpedos genau so abgeschmissen werden, dass sie halt wirklich vor dem gegnerischen Ziel scharf sind. Das natürlich auch richtig mache, oder wenn ich zwei Staffeln habe, grundsätzlich ein Kreuzfeuer anzulegen. Das heißt, dass ich eigentlich immer mehr oder minder einen Treffer habe. Das ist ja auch Erfahrungswerte halt, ne? Und wenn, ich meine, es gibt immer noch so viele Leute, man kriegt das ja aus diversen Foren mit oder auch aus Facebook-Gruppen und so weiter, die wissen nicht mal, dass du mit einem Flugzeugträger, dass du die Torpedobomber manuell abwerfen kannst. Das heißt, die gehen auf Angreifen und schmeißen die Dinger einfach ab, aus Unwissenheit. Aber da sagt man natürlich, ja, die Leute darfst du nicht mitzählen. Doch, die Leute zähle ich bewusst mit, weil die sind in den Gefechten mit drin. Und die habe ich auf meiner Seite oder auf der Gegenseite. Und das ist dann schon entscheidend, wenn du einen richtig guten Carrier-Kapitän hast. Und der dann bewusst halt, vielleicht weil das gegnerische Team auch nicht ganz so mitmacht, das heißt, die Kreuzer beschützen die Schlachtschiffe nicht mit der Luftabwehr und sowas, dann machst du richtig Randale mit deinem Carrier, wenn du das wirklich drauf hast. Ja, ja, absolut, absolut. Es macht ja auch Spaß. Also ich finde. Natürlich macht das Spaß, na klar. Ein guter Carrier, also ich habe auch Spaß, gegen richtig gute andere Carrier-Kommandeure zu spielen. Also es sind mir die liebsten Matches. Du bist dann nicht so entscheidend, weil du dich weitgehend neutralisierst gegenseitig, ne? Und es ist dann ein richtig heißer Tanz, wer lockt die gegnerischen Jäger dann in die eigene Flagge oder so, ne? Und wann kriegst du dann doch mal nochmal einen ungestörten Angriff auf ein wichtiges Ziel in der gegnerischen Formation halt hin? Setzt halt die entscheidenden Torpedos oder kannst du vielleicht sogar selber versenken, ne? Wenn du mal so einen kompletten Angriff auf deine Schlachtschiff-Flottille sozusagen mit deinen Jägern halt abwehrst und denen halt den Arsch rettest und so weiter. Also das ist schon so dieses Hin und Her, das macht unglaublich viel Spaß. Also ich finde gerade diese Partien gegen einen guten Carrier, das gehören zu den Highlights. Ja, aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass es ausgeglichen ist und dass genau das wieder die Sachen sind, die ein Match auch interessant machen. Weil ich sag mal, wenn so eine Runde vorbei ist und das im besten Fall lief das 20 Minuten, dann sitzt du danach und musst erstmal durchschnaufen. Oh ja. Und sagst, ja, boah, war das eine geile Runde. So, ja, wenn du so ein 12 zu, Entschuldigung, dass ich dich gerade noch unterbreche, nur den Satz zu Ende. Bitte, bitte? Wenn du jetzt ein 12 zu 1 hast, dann sagst du, na doll. Ne? Da ist ja nichts, da hast du kein Herz drin, da hast du keine Power drin, weil das lief dann einfach so durch. Aber diese, ne, 1 gegen 1 oder halt beide auf gleichem Skill-Level, das ist ja das, was im Endeffekt, was uns ja auch wirklich Spaß macht. Ja, absolut. Ich finde auch gerade diese Partien, die man halt so entscheidend gewinnt, dann kriegst du selber vielleicht gerade mal noch einen Kill halt ab und spielst halt keine Rolle und läufst der Action hinterher, weil der Gegner einfach so schnell überrollt wird, dass du gar nicht selber irgendwie so richtig in den Tritt reinkommst. Weil es ist nun mal so, in der Durchschnittspartie, als guter Spieler bist du gut beraten, dich am Anfang nicht halt zu blöde hin oder zu weit vorne zu positionieren, weil dann bist du natürlich im Fokus vom Gegner und wirst dann früh halt versenkt. Ne? Von daher, man hält sich zwar nicht komplett zurück, aber man stellt sich auch nicht in die erste Reihe. Punkt. Und wenn mal du aber so eine Partie hast, wo es wie gesagt gefühlt von alleine läuft, plötzlich ist die erste Reihe vom Gegner weg und alle rennen oder fahren wie wild hinterher, alles wird überrollt und du denkst, WTF, was läuft denn hier? Ne? Genau. Naja, nun gut. 041, ich glaube, das Thema ist jetzt dann zumindest ganz grob gesehen, ich glaube, wir könnten noch stundenlang darüber reden, ne? Aber ich glaube, grob gesehen haben wir so die wichtigsten Punkte. Wir haben ja auch noch einen weiteren Punkt auf unserer Liste. Richtig, genau. Und das ist nämlich das Schiff der Woche. Und das haben wir heute unseren Gast mal aussuchen lassen, weil er sich da ein paar Gedanken drüber zugemacht hat. Ja, Andi, erzähl mal, was hast du dir überlegt als Schiff der Woche? Ich krieg immer so den schwarzen Peter-Gefühl zu. Wieso? Nein, das ist ja nicht der Schwarze, das ist ja quasi die goldene Katze. Ja, genau. Weißt du? Nein, also ich hab's ganz bewusst ausgesucht, weil es geht jetzt um die Omaha, so, um das mal so vorwegzunehmen. Also den Kreuzer, den Tier 5 Kreuzer der Amerikaner, liegt einfach daran, weil ich den Kreuzerbaum sehr, sehr gut finde. Ich habe mit der Phoenix viel Spaß gehabt und die Omaha ging dann so weiter. Und gerade weil die Omaha für sich taktisch so viele Möglichkeiten bietet. Sie hat drei verschiedene Rümpfe, wobei ich würde jetzt den B- und C-Rumpf da mal herausnehmen. Der B-Rumpf ist der mit ein bisschen mehr Feuerkraft, der C-Rumpf ist dann der ein bisschen taktischer ist, was das Thema Anti-Air angeht. Und gerade deswegen finde ich das Schiff da schon so spannend, weil es einfach für sich zwei unterschiedliche Spielstile prägen kann, das ich finde bei wenigen Schiffen so extrem sein könnte, wie es bei der Omaha ist. Was ich bei der Oma... Ja, okay, mache ich kurz. Was ich bei der Oma noch so interessant finde, ist ja, sie ist ja das letzte Schiff, was Torpedos hat, also der letzte Kreuzer von den Amerikanern, der Torpedos noch hat. Und die Cleveland hat ja keine mehr. Und das heißt, da kannst du eh noch ganz anders spielen. Und was du gerade sagtest halt, ich finde das mit den Rümpfen auch extremst interessant, weil wenn du mal siehst, dass der C-Rumpf dann halt, also der letzte dann halt, was der wirklich an Flakbewaffnung noch oben drauf hat, ne, das ist ja auch irre. Das heißt, da kannst du ja auch noch mal ganz anders gucken. Das heißt, du kannst noch die Schlachtschiffbewachung noch, sage ich mal, effektiv übernehmen. Und ja, also es ist wirklich für jeden was mit dabei. Durch die Torpedos kannst du halt in den Infight gehen. Ne, und also tolles Schiff gewesen. Ich habe das in der Close Beta gespielt und fand das also auch wirklich total klasse. Ja, ich muss auch sagen, es ist eine spannende und richtig gute Wahl von dir, Andi. Denn die Oma stellt ja zumindest in World of Warships die evolutionäre Spitze der leichten Kreuzer bei der US Navy halt da. Und das merkt man halt. Ich finde also, der Sprung von der Phoenix zu Omaha ist nochmal richtig gravierend. Und ich finde, das ist auch ein richtig gutes Schiff, wenn sie nicht in den Fokus von schwerer Artillerie gerät. Ich nehme sie natürlich gerne raus, da ich ja die japanischen Kreuzer spiele. Wenn ich so eine Omaha mit meiner Aoba oder auch Furutaka gesehen habe, mit panzerbrechender Munition, ist sie natürlich dann Futter, wenn ich sie halt richtig erwische. Ne? Aber gut gespielt ist sie ein ähnlich harter Gegner, finde ich, wie die Kuma vom Tier her gesehen und von der Leistungsfähigkeit natürlich sogar noch mal ein bisschen besser als die Kuma. Aber hier. Omaha, ich freue mich auch schon sehr darauf. Ich habe jetzt gerade erst angefangen, bei den Amis einzusteigen. Bin momentan noch bei der St. Louis und von daher, ich freue mich schon auf die Omaha. Vor allem, weil danach ja schon dieser krasse Einschnitt passiert, wie Nossi es gerade gesagt hat, dass man mit der Cleveland eigentlich eine ganz andere Spielweise dann hat. Viel stärker artilleristisch und halt auch diese Flakkreuzer dann, was bei der Omaha schon so dieser ganz leichte Transit dann passiert mit dem C-Rumpf. Ich finde, sie ist sehr, also sie verzeiht nicht ganz so viel Fehler, weil was du gerade sagtest halt, wenn du dich mit der zu weit vorwagst und kriegst dann wirklich einen Zitadellen-Hit oder so weiter, dann bist du einfach weg. Dann kriegst du eine 20.000er Kelle und dann war's das. Also das ist mir in der Close Beta, dass mir das ein paar Mal passiert, weil ich dann zu forsch war und also da lernst du dann wirklich, lest das Gefecht erstmal und fahr dann nicht wie Ben Hur vorne rein. Ne, also es ist schon ein bisschen, wie gesagt, ich finde, sie verzeiht nicht so viel Fehler. Sie hat den Vorteil, sie ist sehr wendig. Ja. Ne, also sie kann ja wirklich echt Haken schlagen. Das heißt also, gerade wenn es darum geht, dass sie von Flugzeugen oder vom gegnerischen Zerstörer angegriffen wird, der Zerstörer ist dann sehr optimistisch halt, aber da kann sie wirklich in Torpedo sehr gut ausweichen halt, weil sie eine sehr gute Ruderstellzeit hat und da auch wirklich kleine Wendekreise hat. Das habe ich mal auf zwei Brüder halt erlebt. Da war ich mit meiner Oma unterwegs und eine Oma hatte sich viel zu weit nach vorne gewagt und hatte mir auch noch die Breitseite geboten, schnell AP reingeladen, Zitadellentreffer verpasst, die war praktisch weg. Und dann haben wir schon gesagt, alles klar, die ist jetzt ja auch gleich weg. Und dann hat die uns bestimmt noch 3-4 Minuten hingehalten. Die hat richtig gut gewiggelt, hat immer wieder ihre Silhouette, also ihr von Bug nach Heck sozusagen gezeigt, nicht die Queransicht, ne? Ist immer wieder ausgewichen, etwas leicht links. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Klar, irgendwann haben wir sie schon erwischt, aber es war schon echt frustrierend. Also wenn man die Omaha dann gut spielt, ne, hat er ja dann ab den schweren Treffern dann auch gemacht, ne, hat er dann wirklich sehr lange Zeit erhebliche Kräfte dann gebunden. Und wir haben halt einfach ein bisschen beschissen geschossen, dann muss man auch sagen. Ja, sehe ich auch so. Also ich finde die Omaha, die macht, klar, sie verzeiht nicht so viel, weil eben kann sie schnell wegmachen, aber man kann auch mit ihr selber sehr gute Zitadellentreffer machen. Also aufgrund auch, dass die einfach eine sehr schnelle Schussfolge hat, finde ich das natürlich sehr spannend. Man kann auch an einem Schlachtschiff unglaublich viel HE-Schaden anrichten, weil diese Schussfolge finde ich wahnsinnig gut und sehr, sehr spannend. Ich finde auch schön, wenn du so Kämpfe hast, wo sich links und rechts direkt neben dir abspielen, dass du keine Türme hast, die sich ewig lang drehen, sondern du hast auf jeder Seite deine Türme, die direkt akut in den Kampf auf jeder Seite mit eingreifen können. Also ich finde dieses Schiff für sich sehr, sehr, sehr rund und gerade in Anbetracht dessen, dass sie jetzt auch nochmal gebufft wird, was ich nicht unbedingt als notwendig geachtet habe oder sehe, nochmal spannender, weil ja, ein Schiff, was eh von Hause schon mal gut und stark ist, dann nochmals zu verstärken, ja, nehme ich mit. Ja, Schussfolge, wenn wir gerade davon sprechen, die hat also mit dem Upgrade 8,6 Schuss pro Minute. Das ist schon ganz ordentlich. Wenn ich jetzt mal gucke, was hat die dann an Artillerie auf einer Seite? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rohre pro Seite hat sie. Also von daher, da kommt schon ordentlich was raus. Absolut. Also wie gesagt, kann ich jedem nur empfehlen. Und auch was ihr schon aufgegriffen habt, dass sich dann eben die Spielweise so ändert, gerade weil auch die Cleveland nicht nur keine Torpedos hat, sondern weil sie auch noch eine ganz andere Flugbahn der Geschosse hat. Also die Omaha, die schießt eher geradeaus oder sag ich mal ja, gerade übers Wasser. Die Cleveland ist deutlich konischer, deutlich bauchiger von der Flugbahn. Man muss sich da nochmal komplett umstellen. Also die ersten Matches mit der Cleveland waren für mich eine reine Katastrophe, weil es so anders war. Aber das macht wiederum diesen Zweig eben für mich auch sehr, sehr spannend. Ja. Näher dazu kommen noch dann die Torpedobewaffnung. Im Prinzip spielen sich ja die leichten Kreuzer so ein bisschen wie viel zu groß geratene Zerstörer. Das verleitet ja auch den einen oder anderen Kreuzerkommandanten halt dann zu forsch nach vorne zu marschieren, denn die Sichtbarkeit ist natürlich deutlich höher als bei einem Zerstörer. Und wenn ich immer gucke, Verborgenheit, Oberfläche ab 13,5 Kilometer, da ist nicht mit Anschleichen, außer man hat Inseln als Deckung oder halt Nebel von dem Zerstörer, was aber eher selten ist. Zumindest aktuell wird ja auch gepimpt mit Patch 041. Aber ich finde, die Omaha macht gerade auf den insellastigen Karten enorm viel Spaß, wenn du dann plötzlich auftauchst, die Torpedos rausballerst, die haben eine Reichweite von 5,5 Kilometern, bei allerdings nur 56 Knoten, das heißt relativ langsam. Und dann ballert man halt dann mit den Geschützen rein, dreht wieder ratzfatz ab und das geht ja gut mit der Omaha, um dann halt an anderer Stelle wieder aufzutauchen. Ja. Richtig, also das geht wirklich gut durch diese Wendigkeit halt. Sogar wenn du so kleine Inseln hast, da kannst du dich ja wirklich quasi durchschlängeln, mehr oder minder. Ja. Also. Von daher ist auch schneller spielt. Tier 5 kommt man relativ fix hin. Ja, das geht relativ also schnell, gut. Ja. Und danach, wer halt drauf steht, und die Cleveland ist ja, glaube ich, der unbestrittene Platzhirsch so bis zu den höheren Weinen, aber die Cleveland ist für Tier 6 ja auch unglaublich stark. Von daher, kurz danach kommt dann ja nochmal ein richtiger Hammer. Richtig. Ja, also die Cleveland ist schon fast zu stark, nicht umsonst soll sie ja im Tier noch verschoben werden, eventuell gegen die Pensacola umgedreht oder getauscht werden, weil also ich spiele jetzt gerade Pensacola, wenn ich eine Cleveland sehe, dann fange ich schon halb zu flüchten an, weil die ist einfach brutal gut. Ja, die Panzerung ist einfach besser, ne? Und das verstehe ich auch nicht ganz, also ich habe mal nachgelesen, die Pensacola ist ja nach den Statuten des Washingtoner Flottenabkommens von 1922 gebaut worden und da man sie schnell und durchschlagskräftig von der Bewaffnung haben wollte, musste man halt auf die Panzerung verzichten. So, und die Cleveland, die sind ja erst später gebaut worden, das heißt so zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Und die haben eine vergleichsweise starke Panzerung. Und von daher würde ich sagen, ist ja auch der Wechsel von Pensacola auf Tier 6, wenn es denn so kommt, und was weiß ich, Cleveland auf Tier 7, fände ich nur richtig. Absolut, sehe ich genauso. Ja, also ich hatte die, habe sie ja beide auch in einer Close Beta gehabt, also die Cleveland und die Pensacola. Und für mich war es, also ich empfand es als Rückschritt. Also ich habe jetzt mit einigen auch gesprochen, die Pensacola spielen. Und da ist es wieder ein bisschen anders. Also gibt es auch einige Spieler, die wirklich echt angetan sind, ne, weil sich das Kaliber ja auch geändert hat. Und also die sind da wirklich, sagen wirklich, nee, also ich fühle mich wirklich wohl in der Pensacola, sie macht mir wirklich Spaß. Klar, sie hat nicht mehr die schnelle Schussfolge, ich meine, die Cleveland, da bist du ja die ganze Zeit am Ballern. Und bei der Pensacola musst du dann schon mal überlegen, also das ist ja nicht dieses typische Bam, Bam, Bam, Bam, Bam, ne, wo du eine nach der anderen rausjagst. Also, aber ich kann es auch nachvollziehen. Also für meinen persönlichen Spielstil wäre es, also ich würde auch eher sagen, okay, komm, pack die Pensacola auf 6 und die Cleveland auf 7. Ja, also vom Spielstil, ich mag beide Schiffe. Ich mochte auch die Pensacola sehr. Aber sie spielt sich halt doch deutlich anders und ich kann es hundertprozentig nachvollziehen. Gerade noch nicht ausgerüstet mit der etwas geringeren Reichweite, fühlt sie sich dir erstmal wie ein Rückschritt an. Hast du dann aber die erhöhte Reichweite und bist ein guter Sniper, na, du hast ja keine 20 Kilometer, aber irgendwas um die 15. Bevor ich dir gerügt werde, ich schau mal kurz nach, aber ich meine, es müsste um die 15 sein. Dann macht die Panzer auf jeden Fall schon auch viel Spaß. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ja, ich meine 15.4 oder 15.6, also es ist auf jeden Fall in der Range, was die Pensacola hat. Ja, 15.7. 15.7 ist es mit der modernen Feuerleitanlage. Ja, also von daher ist es schon ein schönes Schiff, und aber ich glaube, dass das Drehen täte dem Tech Tree halt auch gut, vor allem weil die Cleveland durch ihre schwere Panzerung auf dem im Lower-Tier-Bereich echt schwerer auch zu besiegen ist. Ne? Also von daher, für manche Gegner ist sie wirklich unüberwindbar. Und die Panzer hat halt immer noch diesen großen Nachteil, ihre schwache Panzerung. Die wird zwar im Spiel nicht angegeben, aber man merkt das ganz krass. Also wenn ich mit der Aoba losfahre und ich habe eine Cleveland auf der Gegenseite, lade ich sofort die HE-Munition rein, weil auf größere Distanz komme ich damit den Murmeln nicht mehr durch. Habe ich eine Pensacola, gehe ich sofort auf PW und dann habe ich meine Zitadelle-Hinterfahr. Ja, aber die Pensacola, was ich vorhin schon meinte, ist halt, sie hat halt wirklich die größeren Geschütze, und da muss man dann wirklich mal gucken, weil zu 152 mm zu dann Pensacola 203 mm, das ist schon eine Hausnummer. Ne? Da kannst ist halt eine Glaskanone, ne? Richtig, genau. Das, und das ist auch das, was die Leute, denen sie wirklich gefällt, auch angemerkt haben. Die sagen, wenn du triffst, dann machst du auch richtig Schaden halt. Und da muss man halt ein bisschen gucken. Also ich bin mal gespannt, was sie machen, ob sie sie wirklich umdrehen werden. Also sprich, die beiden im Tech Tree tauschen werden. Schauen wir mal. Ich muss dich mal berichten, die hat 203 mm, die Panzer. Ja, habe ich doch gesagt. Hast du irgendwas 255, hätte ich gerade verstanden oder so? Nee, 152, die, ach so, die Cleveland, ja, okay. Und die... Ah, okay, das habe ich genau, und Pensacola 203. Kein Problem. Mein Fehler. Nee, also... nee, genau, 203, aber man muss doch sagen, die Aoba hat ja auch schon um die 200 mm. Ne? Also von daher, die ist auch auf Tier 6. Ich finde, das Kaliber ist jetzt nicht zwingend der Grund. Und ich habe die Mogami, ich weiß nicht, wie sie sich jetzt spielt, aber während der Closed Beta halt auch lange Zeit mit 155 mm oder was sie da hat gespielt, weil die Schussfolge und die Brandwahrscheinlichkeit einfach so irrsinnig ist. Also von daher, du hast ja 6 Schuss pro Minute im Vergleich zu 4 Schuss. Ne? Also von daher, selbst auf Tier 8 ist 155 mm keine schlechte Wahl, wenn du den Gegner mit HE zuspammst. Mhm. Was sich allerdings jetzt auch wieder mit Patch 4.1 ein bisschen verändern wird, weil da werden sie wollen sie ja die Brandwahrscheinlichkeit durch japanische HE-Granaten, glaube ich, reduzieren, wenn ich mich recht entsinne. Andi, verbessere mich, wenn ich da gerade Unsinn rede. Nee, alles richtig, alles gut. Gut, werden wir also sehen, wie sich das halt im Endeffekt dann auswirkt, aber nichtsdestotrotz, also ich finde, die Kalibergröße ist nicht zwingend entscheidend für das Tier, sondern auch einfach, wie standfest halt so ein Schiff ist. Und die Cleveland ist für meines Erachtens für Tier 6 zu schwer zu knacken. Ja, also ich finde sie auch, weil sie halt sehr wendig ist halt, ne, dann, wie gesagt, die ballert ja an einer Tour halt, ne, also du brennst eigentlich permanent, weil sie dich halt wirklich viel mit der E zu spammen. Und ja, also ich finde sie, wie gesagt, ich finde sie ja auch wirklich heftig halt. Ne? Das war halt nur, man hat sich mit verschiedenen Leuten unterhalten, verschiedene Sichtweisen auch gekriegt. Und dann schauen wir mal, was Wargaming draus macht. Ja, ich würde ganz gerne an dieser Stelle, was heißt ganz gerne, ich habe so wieder den typischen Blick auf die Uhr. Ne? Wir haben, also heute haben wir den Rekord gebrochen. Wobei. Ja, wir sind von der Länge her, sind wir jetzt, ja, Stunde 22 Minuten. Also das ist schon mal ganz gut. Also wer ist Thomas Gottschalk mit Überziehen? Wir können mehr. Also wer Wetten, das von früher noch kennt. Nee, also wenn, hat einer von euch noch einen ganz wichtigen Punkt, den er noch loswerden möchte? Nicht, dass ich hier jetzt irgendwo abwürge. Nö, also von daher, ich freue mich jetzt nur halt, also nächste große Etappenziel ist halt der Oktober. Und ich bin hin und her gerissen, ob ich jetzt gerade sparen soll, XP und Credits, um dann halt in der deutschen Flotte dann direkt loszulegen. Aber ich glaube eher, ich werd die Japaner dann noch bis dahin hoffentlich nicht zu Ende bringen, aber doch noch ein bisschen pushen. Ja, also ich selber habe auch nichts mehr großartig zu sagen. Ich freue mich natürlich auch sehr, sehr stark auf den Oktober und auf die deutsche Kreuzerlinie, ohne Frage. Und wie gesagt, einfach nur nochmal ein Danke an euch beide, dass ich überhaupt hier dabei sein durfte. War sehr angenehm. Die Zeit verging unglaublich schnell. Also ich habe es mir vorhin dann gedacht, so eine Stunde, das könnte lang werden, aber ganz im Gegenteil. Vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne. Also ich finde auch sehr angenehme Gesprächspartner und gerne wieder. Ja, also von meiner Seite aus auch. Hat wirklich viel, wie immer, viel Spaß gemacht. Und also Klabottercast macht, also ich finde den einfach toll, ne, weil es ist, man redet eine Stunde oder anderthalb, jetzt sind wir ja gleich, und hat irgendwie echt immer tolle Gäste. Das ist das Schöne halt. Also ich empfand es, wie gesagt, auch als sehr angenehm. Ja, bedanke mich halt auch ganz herzlich, dass du hier gewesen bist, dass du Zeit gefunden hast. Und ja, an euch da draußen gilt, wie immer, wenn ihr irgendwelche Anregungen, irgendwas habt, wie gesagt, haut das einfach unten in die Comments rein. Auch wenn ihr irgendwelche Themen haben wollt, wo wir mal drüber sprechen sollen und so weiter, wie gesagt, auch immer rin. Ne? Also wir versuchen da immer schon, uns dann auch ein bisschen danach zu richten, dass man immer mal ein Thema mit reinnimmt. Ja, dann an dieser Stelle, wie gesagt, herzlichen Dank an euch beide. Und ja, ich würde mal sagen, dann hören wir uns doch beim nächsten Mal wieder. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.